Dobro pozdravljeni und willkommen bei den Weltraumaffen. Diesmal dabei sind Abel. Hallo. Marsaffe. Einen wunderschönen guten Abend. Und Chris, unser Moderator. Hallo. So, was haben wir denn heute so Schönes? Was gibt's denn? Gleich in die Folge. Haben wir heute Kulturmonster. Geht schon gut los, Mann. Weiß ich nicht. Ja, Forza Shit. Hast du schon eingeblendet, Chris? Ja, ich habe schon eingeblendet, ja. Forsa-Chef Güllner, Schulz hilft mit seinem Flüchtlingswahlkampf nur der AfD. Finde ich gut. Also, ich fand das Interview fand ich ganz interessant, weil halt irgendwie da rausgekommen ist, dass mit den Themen, die halt die SPD zurzeit auf dem Wahlkampfprogramm stehen hat, sie bisher noch nie eine Wahl gewonnen haben. Halt soziale Gerechtigkeit und halt Umverteilung, das war noch nie Thema in dem Wahlkampf, der dann von der SPD gewonnen worden ist. Und halt Flüchtlinge zu thematisieren, das ist zwar schön, dass sich dann mal irgendwie die Parteien dann auch mal dazu äußern und Stellung beziehen, aber im Grunde ist es halt auch so ein Thema, mit dem man jetzt nicht unbedingt punkten kann. Das ist überfällig, denken die Leute wahrscheinlich. So langsam muss es mal klappen. Ja. Aber was will die SPD auch für eine Halt? Also die kann ja jetzt nicht auf einmal eine einwanderungskritische Haltung einnehmen oder so. Also naja, in gewissen Punkten haben sie sich ja schon bewegt. Also sowas wie die Obergrenze hat ja der Gabriel auch schon verteidigt. Also, ja, keine Ahnung. Wie das alles dann am Ende zusammenpassen soll und dann irgendwie glaubwürdige Politik draus werden soll, das... Weil ich meine, wir wissen doch alle, dass nach den Wahlen Familiennachzug und solche Sachen anstehen. Ja, da bin ich auch mal noch gespannt. Steht denn da drin, was jetzt die aktuelle Position der SPD sein sollte oder ist oder wie auch immer? Ja, halt Umverteilung und aber ich meine jetzt zu Flüchtlingen. Zu Flüchtlingen war dann nur so, dass man damit wahrscheinlich nur für die für die AfD halt Wahlkampf macht. Also, dass wenn die SPD das thematisiert, dass es am Ende in der SPD eher schadet wie nützt. Also. Das Thema wird aber nicht mit dem nötigen Ernst behandelt, wenn man es taktisch in den Wahlkampf zieht. Ja, bisher, ich meine, das wird das Thema dann mit dem nötigen Ernst behandelt, wenn man es einfach ignoriert, wie im bisherigen Wahlkampf und einfach in den der Wahlkampf AfD. Zieht. Das ist überhaupt genial, ne? Taktisch in den Wahlkampf zieht. So, wo kommen wir denn da hin, wenn man über konkrete Themen redet und die Leute darauf basierend irgendwie ihre Wahlentscheidung treffen? Das wäre ja noch schöner. Demokratie oder was? Also nachher muss ja dann vor der Wahl dasselbe gelten wie nach der Wahl. Also das wollen wir ja nicht. Deswegen soll es nur so inhaltsleer wie möglich sein. Eine Maut wird es mit mir nicht geben. Die Menschen wissen doch, dass sie selbst in der gesamten Frage von Zuwanderung gespalten sind. Mit dem Kopf sagen sie, wir brauchen Zuwanderer wegen des Arbeitskräftemangels in bestimmten Branchen. Im Bauch aber haben sie Vorbehalte gegenüber Ausländern. Allein schon so ein Schwachsinnsatz. Ich meine, mit dem Kopf sagen sie, wir brauchen Zuwanderer wegen des Arbeitskräftemangels. Wer sagt denn das? Wir haben Arbeitslose in Deutschland. Und die Leute, die kommen, können unseren Arbeitskräftemangel da, wo wir ihn haben, überhaupt nicht bedienen. Ja, der Arbeitskräftemangel ist aber halt auch so, dass du halt gerne einen Ingenieur halt für 25.000 bis 30.000 Euro einstellen wollen würdest und nicht für 50. Deswegen sagst du, wir haben nicht genügend Ingenieure und deswegen guckst du, dass Ingenieure zuwandern und dann hast du mehr und mehr Bewerber auf dieselbe Stelle und dann kannst du eine Lohnsenkung durchdrücken. Aha. Du hast ja, also der Arbeitsplatz, also Fachkräftemangel ist ja definiert dadurch, dass wenn du 8 Leute hast, die ideal geeignet für eine Stelle sind, die sich für eine Stelle bewerben, dass das ein Mangel ist. Ja, also. Aber das ist ja auch noch nicht alles. Also wenn man zumindest den Berichten darüber glauben kann, gibt es ja auch etliche Ausbildungsplätze, die ausgeschrieben werden, wo sich aber nicht genügend Leute darauf bewerben. Und an der Stelle ist es ja relativ... Relativ gleich. Ja, aber dann mit einem Ausbildungsplatz und einem Beruf, den du danach ergreifen kannst, kannst du dir aber nicht das leisten, weswegen die Leute hierher kommen. Eigenes Haus, schönes Auto, tolles Leben und die Familie daheim versorgen, das geht nicht. Weil du halt durch den Lohnverfall in Deutschland in den Bereichen ja, ja da kommst du gerade mal so über die Runden. Ja. Ich finde es gut, dass der terrorverdächtige Tunesier nicht abgeschoben werden darf, weil wenn du hier als Ausländer bist und wahrscheinlich irgendwas mit Terror am Hut hast, musst du auf jeden Fall hier bleiben, aus Gründen, die wichtig sind und die richtig sind. Und ich finde es gut, dass es so ist. Was waren denn die Gründe in diesem Fall? Mal wieder, ist es ein Christ oder? Nee, Todesstrafe. Also, dass er wahrscheinlich Todesstrafe hat, wenn er abgeschoben wird. Weil er bei dem Museumsanschlag in Tunis wahrscheinlich auch beteiligt war, irgendwie im Hintergrund. Also sollten wir ihn dann nicht sowieso von grundsätzlich ausliefern an Tunesien? Die werden doch dann sicher ein Interesse an Strafverfolgung haben, oder? Ja, aber da hat er dann die Möglichkeit von einer Todesstrafe und deswegen ist es dann unmenschlich, wenn man ihn abschiebt. Also auch ein geiles Symbolbild hier, dieses Flugzeug, was hinter dem Stacheldraht verschwindet. Also ich meine, es wäre doch mal eine Idee, dass Tunesien die Todesstrafe abschafft, damit man da Leute hin und her abschieben kann. Ja, oder dass man den einfach nach Algerien abschiebt und sagt, ciao Leben, Alter. Viel Spaß in Algerien. Nee, komm. Und Algerien dann einfach ein bisschen Geld dafür zahlt. So macht es doch Israel auch. Die tun doch dann auch, wenn das Land ihre Leute nicht zurücknehmen wollen, haben sie halt ein Land, was daneben ist, dem sie ein bisschen Geld zahlen und sagen, hier, ciao, weg mit dir. Ja, komm, das Ding ist halt so, wenn du das hochrechnest, was das an Kosten verursacht, wenn du einen Terrorverdächtigen hast, was du an Beamten hast, die dem hinterher recherchieren dürfen, das sind noch, glaube ich, pro Person 24 oder 28 Beamte, wenn du ein Terrorverdächtiger bist, die halt sich nur mit dir beschäftigen, wenn du die Kosten hochrechnest, dann kannst du auch 50.000 Euro an Algerien zahlen und Algerien sagt, nice, Geld, weißt du? Und du kannst hier Geld sparen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass diese 28 Leute offensichtlich nichts bringen, weil der Typ, der in Hamburg Leute niedergestochen hat, war bekannt, wie so oft, wie Herr der Amri ja auch und alle, und es passiert aber nichts. Es ist doch scheißegal, ob wir die überwachen oder nicht. Und dann kommen auch noch die Politiker nach Hamburg und sagen, ja, sowas wird man nicht verhindern können. Tut uns schrecklich leid. Ja, genau, das war diese Geschichte. Den konnten sie ja auch nicht abschieben. In diesem Fall aus dem Grund, weil seine Identität nicht festgestellt werden konnte. Auch sehr schön. Was kostet eigentlich ein Fallschirm? Würde sich das rechnen, wenn man einfach Fallschirme für die Leute kauft und sie über den entsprechenden Ländern, die sie nicht zurücknehmen wollen, abwirft? Ja, ich lustig. Denke mal, in dem Fall von der Todesstrafe wird es wahrscheinlich nicht darum gehen, dass sie den nicht nehmen wollten, sondern vielmehr halt darum, dass es irgendwelche Regularien in Deutschland gibt, dass wir solche Länder halt nicht ausliefern. Naja, auf jeden Fall. Hier gab's, nach Amerika aus? Hier gab es den großen Unterschied. Ja, zumindest nicht, wenn den Leuten da die Todesstrafe droht, dann wahrscheinlich nicht. Und in Amerika, keine Ahnung. Also es werden ja auch selten Todesstrafen eigentlich noch vollstreckt. Also passiert zwar, aber es ist halt nicht so oft, wie man denken sollte. Die meisten Leute versauern da einfach jahrelang. Nicht wie in China, nee. Und warten irgendwie da drauf. Und ja, auf jeden Fall gab es hier halt diesen großen Unterschied zwischen Islamist und Dschihadist plötzlich. Also, ja, das ist dir bestimmt total wichtig, wenn du so ein Messer in deiner Seite stecken hast. Das ist der Volksfront von Judäa und jüdische Volksfront und populäre Front. Das sind alles ganz verschiedene. Die heißen verschieden. Auf jeden Fall diese Formulierung, als Islamist trägt man die Ideologie in sich. So ein Virusbefall oder was? Islamisten leben. Das Ideologische daran ist das Ideologische darin. Islamisten lehnen unsere westlich freiheitliche demokratische Grundordnung ab. Ja, also kein Grund zur Sorge oder was. Bei Dschihadisten geht es noch deutlich weiter. Deutlich? Naja. Aber handelt es sich. Naja, eigentlich sind die Dschihadisten, haben dasselbe Weltbild wie die Islamisten, nur sind sie halt mehr handlungsorientiert. So, die Ach komm, erzähl mir was, wenn ich sehe, wie Rettungskräfte und Polizisten in unseren Städten angegangen werden, muss man weder Dschihadist noch Islamist sein, um Gewalt auszuüben in einem ethnischen Kontext. Also was soll der Blödsinn? Also ich glaube, dieser Unterschied ist dazu da, also das sind halt Begriffe zu moderate und nicht moderate Muslime. Also die Islamisten sind in dem Sinne dann die Moderaten. Nein, ja. Das kann ja nicht sein irgendwie. Also die Islamisten sind nicht die Moderaten. Die Islamisten sind die Dschihadisten, bevor sie ihr Coming-out hatten. Keine Ahnung. Hat Erdo doch gesagt, es gibt keinen moderaten Islam. Das hat er genauso gesagt. Also die Leute sind so lange keine Dschihadisten, bis sie das erste Mal irgendwie was machen. Dann sind sie Dschihadisten. Das ist so ein bisschen wie Schrödingers Islamist. Ja. Aber wenn wird das nicht auch aufmachst, explodiert die Kiste, wo der drin ist. Aber wird das nicht auch über moderate Muslime nachgesagt, die seien moderat, weil sie eben nicht gemein sind? Was ein ziemlich niedriger Standard ist, muss ich mal sagen. So. Ach, Muslime im Rocker-Outfit gründen Bürgerfest. Ja, oh Mann. Das ist so ein Ding, das ist der einzige Artikel, den ich dazu gesehen habe jetzt. Also es kann sein, dass es noch mehrere gibt, aber ich finde das schon ziemlich bemerkenswert, weil jetzt so ein paar Verwirrte irgendwie in Deutschland irgendwie gemeint haben, wir schützen uns jetzt selber irgendwie 2016. Da war das großes Thema in den Medien. Ne? Und dieses jetzt hier ist vor allem. Die haben 1488 falsch geschrieben auf dem Logo. Das ist auch wahr. Und dieses Ding. 1438. Also, es ist halt organisiert irgendwie wie so eine Rockerbande. Der Oberchef von denen hat wohl noch kein Problem gehabt mit dem Gesetz, aber so sein zweiter Mann schon. Also ist auf jeden Fall da in der Islamisten-Szene bekannt. Und oder Salafisten, ach, wie hier steht. Und finde ich gut. Ja, ist ein Konvertit, der Chef von der ganzen Gruppe. Ja, und das Problem, was sie erzählen, ist, sie wollen sich gegen diese, wo stand das hier, gegen die böse, gegen Muslimhass auf jeden Fall, ist das eine Bürgerwehr. Ja, hier auf Facebook distanziert sich die Gruppe klar von Gewalt. Das meinst du das? Ja, deswegen tragen die auch Rockerjacken und... Ja, ist mir völlig klar, dass die ja, vor allem, Muslim-Kutten, alter Schwede. Aber es gibt doch auch schon, also es gibt ja auch schon die Osmanen Germania, das ist irgendwie so ein Konkurrenzclub zu den Angels. Also, und die Angels sind ja auch inzwischen durchaus, haben die ihre Abteilungen, wo viele Zuwanderer drin sind, also das ist einfach noch eine weitere Form, meiner Meinung nach eine weitere Form des organisierten Verbrechens, die sich vor unseren Augen hier bildet. Vor allem erinnert ihr euch noch an den Aufriss, als es dann Gerüchte gab, in Köln würden nach Silvester Bürgerwehren rumlaufen? Ja, in mehreren deutschen Städten. Überall wurde davor gewarnt und wurde gesagt, das ist ganz schrecklich, die werden sofort alle festgenommen und das sind alles Nazis. Aber hier, eine muslimische Bürgerwehr scheint nicht so wirklich die Alarmglocken zu schellen, oder? Ich frage mich, was dieser Finger da bedeuten soll, der da abgezeichnet. Ist das nicht so ein Ding, was es in diesem Wingdings Symbolschriftart irgendwie gibt von Windows? Ja, aber es hat doch auch irgendeine Bedeutung, irgendwie, dieser Finger. Das ist doch auch so eine Dominanzgeste, genau. Übrigens, 1438 bezieht sich auf das Gründungsjahr, nämlich 2016 ist im islamischen Kalender 1438. Was die 713 ist, das heißt sicher irgendwas mit der Gründung des Islam oder so ein Scheiß. Das, was mit dem Finger da auf sich hat, also so eine einfache Übersetzung, jetzt mal ohne die jetzt schwer zu politisieren, ist: Gott ist einer. Ja. Also quasi schon das halbe Gottbekenntnis, es gibt keinen Gott außer Gott. Ja. Okay. Scheiß Monotheist. Ich dachte, die wollten einfach darauf hinweisen, dass man sich regelmäßig seine Prostata untersuchen soll. Nein. Ja. Ja. OPEX. Erzähl uns was. Ach ja, ich habe das noch kurz vor Streambeginn gefunden, dieses Video. Spiel das einfach mal ab. Ich will, dass ihr euch das einfach mal anschaut, so unvoreingenommen. Okay, soll ich mal das englische Video abspielen? Oh, sie ist badass. Ich bin ja schon gespannt. Die ist böshinterig. Mhm, ihr Hintern ist böse, aber mächtig böse. Voll die krasse Musik. I choose to wear the hijab. Oh my God. Oh. I think your tower and friend here should speak English or go back where she came from. Come on, Kat. He's not with him. Oh mein Gott, wie gestellt. Tired stereotypes. To wear the hijab does not oppress me, but liberates me from society's expectations of what a woman should look like. Progressive and human. It's more about this. Ich bin beeindruckt. Ich will die Serie unbedingt sehen. Ich kann davon nicht genügend bekommen. Die reden dann die ganze Zeit über Intersektionalität und sie kriegt dann böse Tweets und auf der Straße sagt einer, du hast Kopftuch an, und sagt, habe ich gewählt. Und am Ende der ersten Staffel wird er so der Bildschirm ist schwarz und dann ist da nur so ein flüsternde Stimme so, Gamergate. Ja, und alle wissen, was abgeht hier, ja. Der Bildschirm ist auch kleiner, wenn ich bitten darf. Das war gerade so ein Intermezzo, so ein ganz unterhaltsames Ding, aber hier geht's mal weiter, ernsthaft. Aber ist schon geil, wie sie sagt, dass das Tragen des Hijabs sie davor schützt, dass sie den Stereotypen der Gesellschaft entspricht. Das zeigt echt, wie einseitig da gedacht wird. Die Gesellschaft, das sind natürlich nur die bösen White Privileged Cis-Heteros. Dass natürlich die islamische Gesellschaft, dass gerade das, genau das von ihr verlangt, damit sie eine Frau ist, geschenkt. Ja. Vor allem, dass ja auch die Gender-Stereotypen schon direkt kodiert sind in der Kleidung, die sie tragen, in dieser scheiß Kultur. Und wenn sie gegen Gender-Stereotypen wäre, wäre sie eine Muslima ohne Kopftuch. Meine Fresse! Naja, sie ist ja nur queer. Das heißt ja nicht, dass sie auch jetzt super intersektionelle Feministin ist. Nee, ich meine damit, wenn sie richtige Muslima sein will, so. Aber bei Queer ist eine gute Überleitung. Der Sven ist doch auch Queer, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er ein Riesenopfer. Ja, das ist in 500 Jahren, wenn er wieder rauskommt. Der hat scheinbar am Ende von der, als es halt das Urteil gekommen ist, hat er scheinbar einen Heulkrampf bekommen. Also, weil und sein Anwalt meinte, dass eine Verschwörung gegen seinen Mandanten ist und dass sie alle nur den Sven hassen würden. Und sein Anwalt war Martin Lejeune, lass mich raten. Master wurde das gerade ziemlich. Kannst du mal kurz neu laden oder so? Ich? Ja, du. Okay, mach ich. Ja, auf jeden Fall hat er 5,5 Jahre Haft bekommen dafür, dass er Nachtsichtgeräte gestellt hat und scheinbar ein Leuten bei der Ausreise geholfen hat, ja, einen Krankenwagen umgebaut oder organisiert hat, der umgebaut werden konnte. Hm. Ja, also es ist nur ein Opfer des bösen Staates. Die wollen ihn einfach, die haben einfach was gegen ihn. Und es war ja auch der Bob, der mit der Idee von der Scharia-Polizei ankam. Also, das war doch da vor 2 Jahren oder so, oder vor 3 Jahren. Im Wuppertal. Genau. Ja, der hat auf jeden Fall erstmal nichts mehr zu lachen. Ja, vielleicht gefällt es ihm ja auch ganz gut. Ja, und hier in England hatten wir ja jetzt irgendwie in letzter Zeit öfter mal, dass die Polizei sogar auf Twitter gedroht hat, Hate Speech zu verfolgen etc. pp. Und jetzt hat es hier einen rechtslastigen Politiker, der kandidiert fürs EU-Parlament, erwischt. Der hat aus dem Buch von Winston Churchill vorgelesen. Rassist, wie kann der nur? Es ging um den Sudan, Krieg im Sudan in dem Buch, also kann schon durchaus sein, dass das Passagen enthalten hat, die irgendwem Hate Speech mäßig vorkommen können. Ändert aber nichts dran, dass es ein historisches Schriftstück ist von Winston Churchill. Und ich finde es schon ziemlich bitter, wenn du... Ich meine, der Mann ist immer noch einer der angesehensten Politiker der letzten 100 Jahre in Großbritannien. Und warum sollte ich nicht aus einem Buch von dem vorlesen können? Das muss eine Demokratie ertragen, in meinen Augen. Auch von einem Rechten. Ja, aber der Churchill ist doch auch nur ein old white male mit Privilege und Power. Also, der hat das Death Privilege, aber sonst nicht viel im Moment. Ja, ist auch von 2014, sehe ich gerade. Weil im Moment sind ja auch keine Parlamentswahlen. Aber hat man auch nicht viel von gehört. Ich weiß auch nicht, was aus dem Typen geworden ist. Hätte man, ich habe es jetzt gesehen, dass es schon älter ist, sonst hätte ich das nochmal nachgegoogelt. Oder weiter mal eben Martin Evans. Ach nee, dass der das geschrieben hat. Wie heißt der Typ? Paul Weston. Paul Joseph Watson, was? Imagine my shock. Er ist aber schon erbärmlich. Also. Das ist halt schon echt gruselig. Da könnte man ja dann politischen so Leuten, die man nicht mag, einfach einen verbotenen Text unterjubeln. Und dann Polizei auf die Herzen. Und dann hier, sie haben einen illegalen Text mit illegaler Information. Ja, ja, gab doch letztens so ein Video, wo sich jemand hingestellt hat und bei der Antifa aus Mein Kampf vorgelesen hat in Amerika. Und die Antifa fand es super. Ja, oder ich habe einen Typen, ich habe ein Video gesehen von einem Typen, der hat Hitler-Zitate vorgelesen, so für so, und der wurde auch gefeiert dann. Naja, das ist wahrscheinlich dasselbe gewesen. Ja. Aber es gab hier noch, ich hatte da noch eine zweite Quelle dazu gestellt von der Wiltshire Police. Hattest du die auch, Chris? Ist weil dadurch bin ich, ja genau hier, dadurch bin ich drauf gekommen auf den anderen Artikel. Ja, also die Wiltshire Police hat sich ja schon hervorgetan mit solchen Tweets so, wir finden euch, ihr könnt euch nicht hinter eurem Monitor verstecken mit eurem Hass und so. Und jetzt haben sie hier wirklich gesagt, sie haben natürlich dafür jede Menge Trollerei kassiert, wie das Internet so ist. Und die sind halt wirklich so doof gewesen und haben sich dann hingestellt und gesagt, okay, wenn ihr jetzt nicht aufhört, hier euch über uns lustig zu machen, dann finden wir euch. Das ist schon What the fuck did you just say about me? Dieses Copypasta von diesem Gorilla-Warfare. Gorilla-Warfare. Und sogar Jordan B. Peterson hat sich dann irgendwie in einem Tweet dazu geäußert. Großartig. Orwellian and illiterate. Schön, schön, schön. Diabolical Ass Clowns. Es ist schon bitter, echt. Also auch, was ist das für ein Mensch, der da sitzt bei der Wiltshire Police und sich denkt, okay, ich bin's. Ich werde den Hate Speech ausrotten, ne? Mit meinem Twitter-Account und meinen Freunden in Uniform. Wir schaffen das. Es ist bestimmt ein guter Mensch, also echt ein guter Mensch so. Ja, oder Randy Harpers Bruder oder so. SPD lässt Fake-Tweet der Jungen Union Bayern verbieten. Die Junge Union Bayern muss einen erfundenen Martin-Schulz-Tweet löschen, sonst droht ihr ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. Das geht aus einer einstweiligen Verfügung des Landgerichts Hamburg hervor. Ja, und ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie die übelste Korinthenkackerei. So, ich bin jetzt kein Fan der Jungen Union oder so, aber kann man jetzt sowas bitte irgendwie erlauben? So, ich weiß nicht. Weißt du, was ist daran jetzt schlimm? Also, ich keine Ahnung, ich würde gerne in einem Land leben, wo man halt seinen politischen Gegner auch verarschen kann. Also, ja, aber warum haben die nicht als nächstes ein Ding gemacht, das genauso aussieht und nur statt dem zweiten Tweet halt irgendwie Übersetzung aus dem Sozialdemokratischen? Und, weißt du? Warte mal, das wurde so gepostet. Das wurde so gepostet. Ja, scheinbar. Ja. Aber da ist das Original doch dabei. Ja, ja, es geht ja auch nicht darum, dass sie das irgendwie jetzt veräppelt haben. Ja, aber die Politik hat es rauszuhalten. Ja, scheinbar nicht. Wer, wenn nicht die? Ich meine, wirklich. Du weißt doch, wie das in Deutschland ist. Ja, ich weiß, wie das in Deutschland ist. Und das heißt aber nicht, dass ich es toll finde. Ja, genau. Ich finde es toll. Korea ist das beste Korea und von denen lernen heißt Siegen lernen. Ja, ich lese nur das Landgericht Hamburg, die sind ja bekannt für so einen Quatsch. Lustig, dass das Landgericht Hamburg über einen Streit zwischen der Jungen Union Bayern und der SPD entscheidet. Ja, das liegt daran, weil die viel so Medienkram irgendwie machen. Ja, und auch dafür bekannt sind, dass wenn man da klagt, man gute Chancen hat, dass man mit jedem Dreck durchkommt. Und das mit dem aufgebauschten Problem ist ja nun mal Parteilinie bei der SPD. Also, erzähl uns nichts. Ja, das war ein Guide für wie ihr eure Daten und Quellen schützt. Also, das ist ziemlich lang, aber ja, schaut euch den an, wenn ihr ja sicher sein wollt. So Datenschutz Paris so überstülpen und Safer Netz und so. Keine Ahnung. Also. Hast du gerade ganz eloquent Datenschutzkondom gesagt? Ja. Ach, Rebel. Bringen Sie nicht Ihr Handy zu sensiblen Treffen mit. Kaufen Sie ein Einweggerät. Das ist schon so ein bisschen, dass du dir den Schlapphut aufziehen willst. How long is the NSA listening to you? Juhu. Auf jeden Fall ist das dann in den Quellen für die Leute, die sich im Detail dafür interessieren, wie man denn jetzt sicher ist im Internet. Also. Herrlich. Ja, das ist wirklich ein bisschen länger. Meine journalistische Karriere in Deutschland ist zu Ende. Die bittere Bilanz der WDR-Journalistin nach ihrem umstrittenen Zitat in der Flüchtlingskrise. Okay, was hat sie denn gesagt gehabt? Genau, diese Dame hat irgendwie im Holländischen ein Interview gegeben, Fernsehen oder Zeitung weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall hat sie halt eben sowas gesagt wie, dass die halt angewiesen wären, pro Regierung zu berichten. Und in einer Haller-Studie deutlich herausgekommen ist, dass das nie stattgefunden hat. Ja, zumindest, dass das rausgekommen ist. Ob das jetzt aufgrund von einer Anweisung ist, steht ja wahrscheinlich in der Studie nicht drin, oder doch? Nein, steht nicht drin. Ja. Ja, und die Dame behauptet jetzt halt eben, dass sie deswegen halt keine Aufträge mehr bekommt vom WDR, also obwohl sie vorher halt eben jahrelang immer wieder Aufträge gekriegt hat. Also sie ist halt freie Mitarbeiterin. Das heißt halt eben, dass sie ständig irgendwelche Vorschläge denen unterbreitet für Sachen, die man machen könnte. Und früher haben die halt viele Sachen von ihr eingekauft und mittlerweile kaufen die halt gar nichts mehr von ihr. Und sie hat noch irgendwie 2-3 Sachen machen dürfen, aber halt nur so kurz ein Spieler irgendwie, wo auch quasi ihr Name nicht aufgetaucht ist. Also die halt so unwichtig waren, dass sie gar nicht dafür richtig, dass es gar nicht richtig ausgewiesen wurde, dass sie das gemacht hat. Und das ist aber dann halt der Grund, warum der WDR sagt, das ist ja falsch, was sie sagt, weil wir beschäftigen sie ja noch. Naja, aber es ist halt bei Weitem nicht auf dem Level, wie das halt mal gewesen ist. Ja, und gerade mit der Studie jetzt im Hinterkopf ist schon bitter, wenn du halt mit einem Zitat praktisch deine ganze Karriere an die Wand fährst. Nur und dann hinterher eigentlich noch bestätigt wirst. Schon böse. Ja, ist ja vor allen Dingen auch lustig zu sehen, wie man da direkt abgestraft wird. Ne? Das ist ja halt noch mehr ein Indiz dafür, dass es halt eben so eine Steuerung halt formell nicht gibt, aber sicherlich viele Leute sich dem bewusst sein werden. Ne? Also, dass sie Ja, halt hier eben, wenn sie. Ja, sag. dieser KenFM-Typ war doch auch bei irgendeinem RBB, Rundfunk im glaube ich, oder Osten. so, ja. Bevor er dann in Ungnade gefallen ist, weil er irgendwann den Aluhut aufgezogen hat. Na gut, Aluhut aufgezogen, aber das ist ja halt noch weniger schlimm. Also denke ich jetzt mal. Ich weiß ja nicht, ob sich irgendwas daran geändert hat an den Sachen, die die Dame jetzt da angeboten hat. Das kann natürlich auch sein, wissen wir ja nicht. Aber Im Grunde genommen steht es ja auch jedem freien Mitarbeiter so zu beschäftigen, wie er Lust hat. Du ja. hast ja keine, du hast ja, weiß nicht, ob du da auf Gewohnheitsrecht klagen kannst oder irgendwas. Denke mal nicht, aber ich meine, die werden das schon Nur sagt der wissen, WDR dass. einfach, wir haben die Gelder anders verteilt und Punkt. Ja, das ist auch so eine spaßige Sache. Da hat ein Buchladen schließen müssen, weil sie jemanden eingeladen hat, der kontroverse Ansichten hat. Einen italienischen Philosophen. Und dann haben die Antideutschen am Rad gedreht und haben die Leute so lange belästigt, bis sie halt gesagt haben, wir müssen einen Buchladen schließen. Und es waren zwei Israelis, die halt in Berlin-Neukölln ihren Buchladen hatten und der jetzt dann halt geschlossen worden ist. Ja, die wollten ja irgendwie Neukölln ist auch für diskutieren. Israelis eh zu gefährlich. Die wollten ja über irgendwas diskutieren und dann haben sie ja quasi irgendwie so gesagt gekriegt, hier schließt euch mal unser Bündnis gegen rechts an. Und das wollten sie nicht. Und das ist natürlich dann zu viel. Also ich meine, wenn du dich nicht dem Bündnis anschließt, dann musst du ja rechts sein, denke ich meine. Weil. Es ist halt, keine Ahnung, nicht? Wir hatten es ja auch schon mit dem Italiener, der schließen musste, weil da sich irgendwelche Pegida-Leute bei ihm getroffen hatten. Und jetzt hast du hier zwei Israelis, die auch ihren Laden schließen, weil halt auch wieder so aus dem Milieu halt Leute kommen und sagen, ha, wir wollen euch hier nicht haben mit dem, was ihr macht. Das ist halt Wir irgendwie hatten scheiße. doch auch die Geschichte von dieser Kneipe in Berlin, die noch extra angeboten haben, irgendwie kostenlos Suppe an die Unterprivilegierten auszuschenken und trotzdem irgendwie ihre Gäste verjagt bekommen und Graffitis und was weiß ich. Also es scheint ja gang und gäbe zu sein. Man sieht sich an Maritim Hotel, AfD-Parteitag. Also es wird ja immer öfter eingesetzt, dieses Mittel. Aber es ist halt gegen Einzelpersonenbetriebe oder so Kleinfirmen, also ihnen einfach die Existenz kaputt zu machen. Das Maritim Hotel kann das ab, aber halt der Buchladen nicht. Ja, die Emma irgendwie. Aber ich Die würde Emma entwickelt sich immer mehr zu einer ernstzunehmenden Stimme in der deutschen Journalismuslandschaft, habe ich das Gefühl. Also zumindest, wenn sie so Gastbeiträge wie den hier bringen, finde ich das doch ganz gut. Nämlich in Berlin am Al-Mustafa-Institut gab es einen Workshop der Islamischen Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands. Und den haben wir, aus irgendeinem Grund hat die Frau Barley oder die Frau Schwesig noch da 18.000 Euro zugeschossen. Und diese Geschichte ist halt ja, Teil des politischen Islams in Deutschland. Warum unterstützen wir den? Warum buttern wir noch Geld in eine Ideologie, von der wir wissen, dass, wie wir es eben gelernt haben, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abgelehnt wird? Warum muss ich verstehe es nicht. Also, und dann hier halt auch die Zusammenhänge, dass halt dieses Mustafa-Institut ein Anhängsel der islamistischen Kaderschmiede des iranischen Regimes mit globaler Mission ist. Also DTIP, ich höre dir trapsen. Aber das ist halt schon auch interessant, dass du halt über die Demokratie-Leben-Initiative, dass du halt einfach Geld rauspumpst bis zum geht nicht mehr und dann halt auch so Scheiße bei rumkommt. Also, ja, Gießkannenprinzip funktioniert nie vernünftig. Ja, also. Ich meine, ich verstehe es echt nicht. Ich sehe es nicht ein, warum es so schwierig ist für Leute einfach, wenn man ihnen schon nachweist, dass das, woran sie glauben, nicht nur falsch ist, sondern es etwas Besseres gibt. Warum nehmen sie nicht das Bessere an? Ich meine, du verstehst, glaube ich, das mit dem Glauben nicht. Die kommen hierher und haben Religionsfreiheit. Und das bedeutet, frei zu sein von sämtlicher Art von Religion. Wenn wir schon von Minderheiten reden, dann sind die größte und bedrohteste Minderheit hier in einem Land mit Religionsfreiheit, sind die Leute, die eben nicht religiös sind. Weil die werden eben aus ihren eigenen Kreisen mitverfolgt. Und ich meine... Ja, verfolgt. Ja, nicht verfolgt, aber halt, wenn du nicht mitmischst, bist du gegen uns, sowas. Das ja gut, ich. Das ist ja heute nicht mehr so schlimm. Ja, aber im Islam ist es sehr heftig. Also, ja, im Islam schon, klar. Ja. Das Islamverständnis zwischen Rationalität und Radikalität, historisch-theologische Hintergründe und soziale Herausforderungen. Warum muss da schon wieder radikal drin vorkommen in dem Titel? Ich verstehe es nicht. Aber das hört sich doch so gut an. Und die Ehe für alle hält die Gesellschaft für eine Ablehnung der Gebote Gottes. Hm? Ja, was war voll rassistisch, dass sie die angenommen haben. Warum haben wir überhaupt, weißt du, wir haben Wirtschaftssanktionen gegen den Iran. Wir halten den Iran für eine Diktatur, für einen abzulehnenden Gottesstaat. Warum erlauben wir der Universität des Iran, ein ideologisches Zentrum in Berlin zu betreiben? Weil das aber in Deutschland nicht so schlimm ist wie in Amerika zum Beispiel. Also das ist ja auch so der Witz, dass es Leute gibt, die in Deutschland sich nichts bestellen dürfen bei gewissen Spediteuren und so, weil es irgendwie heißt, ihr steht auf der schwarzen Liste von Amerika, weil ihr irgendwelche Geschäfte mit dem Iran gemacht habt. Da gab es auch mal so Dokumentation drüber. Also die Amis quasi können da enforcen, halt eben, dass ihre Vorstellungen von den Sanktionen halt auch in Deutschland dann gelten, obwohl die eigentlich hier nicht gelten. Also diese Geschäfte waren vollkommen legal nach deutschem Recht. Aber so Leute kriegen dann halt einen auf den Deckel. Oder auch, die hatten auch so einen, der irgendwelche Finanzgeschäfte gemacht hat. Und der hat dann quasi keine Zulassung mehr gekriegt. Also darf jetzt seinen Job nicht mehr ausüben. Weil es halt hieß von wegen, ja, der kann jetzt aber nicht mehr handeln mit Amerika, weil wir den nicht wollen. Weil er ja hier irgendwie mit dem Iran was macht. Und deswegen, ja, ist er halt quasi verbrannt. Ist auch lustig. Sowas nochmal zum Thema die Reichsbürger und so, ne? Also, wenn man sowas natürlich hört, nach dem Motto, ja, hier, klar, es ist nicht deutsches Gesetz, es ist amerikanisches Gesetz, so. Dann müssen wir uns schon noch richten. Ja, also. Wir richten uns auch nach den amerikanischen Spionagegesetzen, was ist das Problem? Ja, ja, ja. Na gut, was heißt... Danach richten wir uns ja insofern, dass Frau Merkel sich hinstellt und diesen tollen Sprachtrick da irgendwie macht mit von wegen, ja, auf deutschem Boden gibt's das nicht. Haha, zwinker, zwinker, weil diese ganzen Deckerkomplex und Botschaften und so, die gelten halt nicht als deutscher Boden, das ist ja gerade das Ding. Dieser letzte Abschnitt da jetzt gerade, anstatt alles zu versuchen, um Deutschland, Europa und die Welt vor der weiteren Verbreitung und Legitimierung des politischen Islam zu schützen, unterstützen sie diesen. Warum machen sie das? Ja, das ist eine tolle Frage. Warum? Die Frau Bali nicht beantworten wird. Ach Gott. Jetzt ganz laut Soros schreien und Leute wieder anpissen. So. Nee, ey. Was hat auch das Familienministerium damit zu tun? Verstehe ich. Dieser Demokratie-Leben-Initiative. Ja, aber was hat Demokratie-Leben mit politischem Islam zu tun, ey? Ja. Naja, Islamfeindlichkeit muss bekämpft werden, ne, damit die Demokratie herrscht. Ich meine, wenn doch so religiöse Texte auf sehr oft einfach eine Ansammlung an Geschichten sind, ja, die fiktiv oder nicht fiktiv sind, ja, kann man da nicht einfach selbst irgendwie die Lore seines Vertrauens nehmen und dann irgendwie, keine Ahnung, Warhammer 40k-Religionen gründen? Ich meine, sicher, wenn du genug Anhänger findest, Ja, aber nur das Ding ist, was ich damit sagen will, ist, das wird nicht so ernst genommen wie Christentum, Judentum und Islam. Das wird nicht so ernst genommen. Deswegen wird es auch ganz leicht sein, da irgendwie, also es wird schwer zu sein, damit Fuß zu fassen. Es ist halt einfach von der Qualität her genauso. Einfach nur eine Ansammlung an Geschichten und Erzählungen, nichts weiter. Ja, das Ding ist, die führenden Religionen haben sich auch darin ja sehr geübt, alles, was ihnen Konkurrenz machen könnte, zu vernichten. Angefangen von den olympischen Göttern während der Christianisierung und den ganzen Göttern im Mittleren Osten während der Islamisierung. Ich meine, die Kaaba war mal ein Tempel für mehrere Götter, bevor da nur noch der Allah einziehen durfte. Ja, aber das ist auch verständlich, okay? Mit der Kaaba ist es verständlich, weil Gott ist groß, okay? So, der ist ziemlich groß, der schwere Knochen. Dafür hat er ein relativ kleines Haus, würde ich sagen. Ja, er hat schwere Knochen, ja. Aber auch hier, wir sind vor ihr nach Deutschland geflohen und treffen hier wieder auf die islamische Ideologie. Ich bin eine Frau, die im Iran von Anfang an gegen dieses Regime und gegen das uns bis heute quälende Scharia-Gesetz gekämpft hat. Ich habe meinen Mann und viele geliebte Menschen, die sich ebenso aufgelehnt haben, in den großen Hinrichtungswellen 1980 und 1981 verloren. Ich musste deshalb, wie so viele andere Menschen aus meiner Heimat, fliehen und lebe seit 20 Jahren in Deutschland. Und dann siehst du das hier mit Staatsgeld, dieselbe Ideologie, was gesponsert wird. Dann denkst du ja auch, Alter, was, warum? Ja, du wanderst aus in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, bist niederwürfig, bist einfach demütig und froh, einfach froh, dass du als Mensch wahrgenommen wirst, ja. Und dann findet hier genau dasselbe statt, bevor du geflüchtet bist. Ja. Yay! Ja, und irgendwann geht dir halt der Weg aus, die Punkte, zu denen du ziehen könntest, wo es besser wäre, ja, weil da noch nichts gebaut ist, was besser wäre. LGBT-Aktivisten sagen IS in Syrien den Kampf an. Oh yeah. Ich hoffe, ihr sitzt alle gut. Oh yeah. Es kommt schon ein Foto hier. Oh, Alter, Ehre genommen. These faggots. Don't mess with those faggots. Tequila, ILPGF, was? Ist ja auch immer so tolle Abkürzung. Also die Abkürzung, die ist da unten im Anhang da bezeichnet. International Revolutionary People's Guerrilla Forces. Ja. Tequila, wissen wir nicht. Fängst du da an zu robotern? Ah, verdammt, ich hab nichts an. Sag mal, kannst du aufhören mit deinem Audio-Shaming, bitte? Ja. Jetzt ist er rausgegangen, jetzt hast du ihn rausgemobbt. Oh, hoffentlich kommt er wieder. Jetzt ist er wieder da. Hallo. Ja. Diese Tunden töten Faschisten. Ha. Nur, dass man diese Tunden halt irgendwann in irgendeinem Hinterhof finden wird, weil da nicht nur die Faschisten keine Homosexuellen mögen. Tequila steht für The Queer Insurrection and Liberation Army. Ich meine, das ist vielleicht zynisch, aber wer glaubt denn, dass irgendwie 10 Schwule mit Sturmgewehren da länger überleben als ein Schneeball im August? Ja, weißt du, jetzt komm mal wieder so auf mich zu, wenn die da irgendwie 2 Jahre überlebt haben, ja, dann können wir mal drüber reden, was die alles erreicht haben. Weil ich meine, das ist ein toll designtes Ding, ja, sehr, sehr schick, wow, sehr toll, Sie wollen Anarchie oder was? Unter anderem, ich meine, warum nicht? Wenn du schon dabei bist, warum ja, nicht? Herrscht ja in Syrien auch großflächig eigentlich. Das A steht für Anal, glaube ich. Keine Ahnung. Es steht für Army. Armee. Ja, genau, da kommen dann alle Leute hin, die dann von Trumps Trans-Ban dann ausgeschlossen wurden. Genau. Die gründen dann da ihre eigene. Ja. Mit Blackjack und Nutten. Also ich würde ihnen raten, zu fliehen. In den Westen am besten. War ja. Ganz ehrlich. Also was. Oh Gott, was ist das? Queer Liberation Death to Rainbow Capitalism. Ich glaube, das wird nichts mit dem Fliehen in den Westen. Ja, die haben sich ideologisch schon den Weg verbaut. Ja, also. Oh. Death to Rainbow Capitalism. Ja, ne? Death to Unicorn Capitalism. Queer smashing the Caliphate. Alles Fotos von dem gleichen Shooting, ja. Wahrscheinlich sind das so ein paar halb weggebombte, die sich irgendwie denken, so, ja, was können wir machen? Wir brauchen dringend Unterstützung aus dem Ausland. Und dann so, ja, ich habe eine Idee, die drehen da gerade voll ab mit diesem ganzen Kram. So, so fangen ja auch dann nicht so wahrscheinlich diese Gruppen an Leuten an, die dann im Internet so, du gibst ihnen 10 Euro und sie schreiben auf den Zettel irgendwas und lehnen es dann vor. So fangen die an, ja. So, die werden dann deinen Banner hochhalten für deine Ideologie. Das alles hat alles PewDiePie organisiert. Ja. Genau, gibt uns 10 Euro, dann halten wir dein Schild in Syrien hoch. Dann wird einer von diesen Kämpfern da interviewt und er sagt dann so, ja, hier, Online-Trolle haben mich belästigt. Immerhin ist angeblich hier der Chef von einer von den Widerstandsorganisationen mit auf dem Foto. Aber der denkt sich wahrscheinlich auch, ja, sollen die ruhig gegen die ES kämpfen, die dürfen vorne laufen. Aber doch nicht so. Nee, so nicht. So nicht. Einmal mit Profis. Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, über Agentin, das Online-Wiki des Anti-Gender Networks Information. Mir ist jetzt aufgegangen, dass das ein Akronym sein soll. Ja, aber die haben das Akronym schon ziemlich hart gestreckt mit dem NT von Networks. Also ich meine, wo ist jetzt das Sternchen hin? Sternchen Information. Keine Ahnung. Yay. Anti-Gender, ja. Network, zuzüglich Versandkosten, Information, keine Ahnung. Ich habe auch mal nachgeguckt, wir sind in dem Network selber nicht drin. Das ist Fail. Das bringt also eh nichts, braucht da nicht reingucken. Also dann haben wir hier einen Absatz darüber, dass sich halt die üblichen Verdächtigungen von Junge Freiheit über Tichy, Tagesspiegel und Broder halt über Denunziation etc. pp. Aufregen. Wie kommen die dann nur drauf? Und aber dann finde ich für einen Taz-Artikel die Analyse nicht schlecht, dass hier der Böll-Stiftung konstatiert wird, dass sie die Muster ihrer Gegner übernimmt. Halt, warum steht, und hier ja, für die Leser ist es, ja genau, für die Leser ist es nicht ersichtlich, nach welchem Verfahren die Personen ausgesucht wurden. Wieso steht Martenstein auf der Liste, aber nicht Thomas Fischer, der in seiner Zeitkolumne frauenverachtende Thesen schreibt? Ja, das ist nochmal so ein schönes Ding, ne, zu, also Do's and Don'ts Meinungsfreiheit in Deutschland, ne, Do's. Und unterstell irgendjemand, weil er eine andere Ansicht als du hast, dass das frauenverachtende Motive sind und dass das alles frauenverachtend ist. Das kannst du als Tatsache hinstellen. Don'ts. Nimm nicht einen Tweet von irgendwem, tu den drüber, tu den nochmal drunter und änder den drunter. Das nicht. Ne? Das geht nicht. Das hier geht. Und dann auch der letzte Satz halt, bla bla bla, doch wer dabei die Strategien der gegnerischen Seite übernimmt, macht es rechten Kritikern zu leicht. Es wird nicht mal getadelt, dass sie das tun, sondern es ist wie am meisten Angst habe ich wieder, wie viel Wasser alles auf die Mühlen der Rechten geht. Ja. Nicht, dass man sagen würde, sowas macht man einfach nicht als Stiftung einer Partei, weil das muss man sich ja auch vor Augen halten, dass die 100% den Grünen. Also das ist zwar vom Gunda-Werner-Institut und das wiederum ist von der Böll-Stiftung, aber die Böll-Stiftung ist ein Teil der grünen Partei. Also hier baut eine Partei einen Pranger für politische Gegner auf und alles, was die Taz daran interessiert, ist, dass die rechten Kritiker könnten Munition bekommen. Nicht, dass es scheiße, sowas zu machen. Ja, aber du weißt doch, es gibt keine falschen Methoden, nur falsche Ziele. Ja, also komm. Alle Informationen sind in der medialen Öffentlichkeit zu finden. Genauso hat jeder Geheimdienst der Welt schon versucht, seine Taten zu rechtfertigen. Wir haben nur Listen gemacht. Weiß doch jeder, dass das Juden sind. Kostenexplosion im Familienministerium. Ja, ja, das ist ganz interessant, dass kurz bevor Schwesig den Posten räumt, halt massiv neue Quellen, neue Stellen schafft und halt irgendwie die Frage im Raum steht, ob das denn alles so rechtens ist, was jetzt da an Stellen geschaffen worden ist. 41% Steigerung der Personalkosten. Bei 26% Steigerung der Stellen würde ich doch mal unterstellen, da hat jemand mit einer Seilschaft den Staat ausgeräubert. Ja. Aber das ist ja auch Schwesig. Ich bin ja eh noch davon überzeugt, dass die Frau nichts kann und einfach nur Frauenverbänden das Wasser nach dem Mund redet. Also. Ja. Das war, die haben die auch nur dahingestellt, weil das eine konventionell attraktive Frau ist, im Gegensatz zu so Sachen wie Nahles oder was weiß ich. Ja. Weil die blond war und halbwegs ansehnlich, sonst hätte die den Job auch nie gekriegt. Entschuldigung. Also ich finde ja auch Merkel sehr frauenverachtende Thesenverbreitung. Ich weiß nicht, was die vorher gemacht hat. Ne? Also ich meine, die ist ja irgendwie erst später in die Politik gekommen, genauso wie sie auch später zu Herrn Jesus gekommen ist und so ein Kram. Also, das weiß ich halt nicht, wie jetzt die Karriere von der da irgendwie verlaufen ist. Also, wer da jetzt irgendwie gesagt hat, die brauchen wir jetzt unbedingt, müssen wir da jetzt hinstellen. Naja, sie hat in der DDR Abitur gemacht. Das heißt, die Eltern mussten linientreu sein. Studium des gehobenen Dienstes der Steuerverwaltung des Landes Brandenburg nach der Wende. Dann Diplom-Finanzwirtin, bla bla bla, Steueramtsrätin. Ja, und dann Partei. Auch erst mit 29 eingetreten. Ja, okay. Eben, das meine ich ja. Ziemlich spät halt eben. Die ist auch ziemlich aber spät auch halt. Krass, ne? Wann ist sie dann eingetreten? 2004 eingetreten oder was? Nee. Ja, also irgendein Turbo muss das Ding ja gehabt haben, ne? Also. Guck mal, ey, wenn sie war 4 Jahre in Schwerin Stadtvertreterin und dann sofort Landesministerin, dann sofort Familienministerin und jetzt wieder Ministerpräsidentin. Und das alles innerhalb von 15 Jahren. Ja, genau. Macht dir die Karrierefrau Angst, weil sie so erfolgreich ist? Ja, ganz viel. Nee, die macht mir Angst, weil sie so viel leeres Zeug geredet hat, wie zum Beispiel Linksextremismus, das ist ein aufgebauschtes Problem. Oder Frauen verdienen 22% weniger als Männer oder so. Ja, muss man jetzt ihrer Verteidigung sagen, dass das ja so ziemlich überall erzählt wird. Ja, aber sie müsste es besser wissen, sie ist die Expertin. Wir haben sie extra eingestellt, damit sie das besser weiß. Sie extra also sie am besten. Ja, ich würde sagen, sie kann bleiben, aber sie kriegt weniger Geld. für den Schnitzer. Ja, hier hat sich jemand die Mühe gemacht, ein Auskunftsersuchen zu stellen an das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Und zwar betreffend das wunderbare... Das G20-Logo oben rechts. Ja, genau. Das ist hier so eine Schleuder, die hier gerade gebaut wird. Aber das ist natürlich schlau, nicht? Weil das ist ein Seemannsknoten. Und da hast du Hamburg, glaube ich, in dem Logo mit drin. Da hat sich eine Werbeagentur mal richtig ins Zeug gelegt. Ja. Jedenfalls geht es um das Doppeleinhorn. Das allseits beliebte Doppeleinhorn. Die dümmste Scheiße, seit es öffentliche Finanzierung gibt. Und dem Antrag wird stattgegeben. Ja, dem Antrag auf Auskunft zu suchen halt eben. Ja. Und, Chris, ja. du bist doch einfach nur salzig deswegen, weil wir das Geld nicht bekommen haben, ja. Also komm. Also, ich hätte was Schönes. Ich hatte auch schon ein lustiges Tier gemalt als Logo. Ich auch. Ja. Sah ein bisschen aus wie ein Penis auf Beinen, aber. Genau, das der Penis-Weltraumaffe. Der Dreikopfaffe. Der Dreikopfaffe mit dem riesigen erigierten Glied. Ein Bienenpenis. Ja. Genau. Don't shame my sexuality. Das Projekt Stärkung. Wer hat behauptet, dass das Ding queer ist? So. Jetzt kommst du. Das Projekt Stärkung der digitalen Zivilgesellschaft und der Demokratie des Mediennetzwerks Saarlorlux e.V. wird durch das Landesdemokratiezentrum des Saarlands im dortigen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Unfug, Frauen und Familie gefördert. Der Träger leistet einen Beitrag zur Förderung der kulturellen Vielfalt und zur besseren Verständigung der Menschen in Saarlorlux, Saarland, Lora, Luxemburg. Er engagiert sich über eine Intensivierung der Nutzung von modernen elektronischen Medien und setzt sich auch für Kooperation von Medienunternehmen in der Großregion ein und fördert den Wissenstransfer, verbunden mit dem Ziel, die Medienvielfalt zu stärken. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist allerfeinster Bullshit. Also, ja. Das ist wirklich Next Level, so, ne? Also, wenn ihr mal einen Antrag stellen wollt für 60.000 Euro für euer dämliches Twitter-Projekt, dann müsst ihr auf jeden Fall sowas behaupten. Also, ja, da kannst du einfach eine alte Honecker-Rede abschreiben, das geht schon. Im dortigen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Sozialismus und Familie, bla bla bla bla. Ich übersetze das mal kurz auf Deutsch: Die Herrschaften sind gut vernetzt. Und ja, wir finden es unterstützenswert. Ja. In Saarlorlux. Vor allem auch, wie tut jetzt denn bitte das Doppeleinhorn irgendwie was davon umsetzen, was hier geschrieben ist? Intensivierung der Nutzung von modernen elektronischen Medien. Doppeleinhorn. Wollt ihr mich verarschen? Alle denken sich dann so, ich muss jetzt unbedingt mal bei Twitter gucken. So, da ist das Doppeleinhorn wieder unterwegs. Nee, das ist doch ganz einfach. Wenn das Doppeleinhorn auch nur einen Tweet macht, wird das Internet ja mehr benutzt. Genau, also cool. Es retweetet cool. mit jeder Menge, was soll der Scheiß, und von daher wird es noch mehr benutzt. Und wenn ein Doppeleinhorn mit seinen Hörnern wackelt, ne, dann ist das so wie mit den Schmetterlingen. Wenn ein Doppeleinhorn auf Twitter twittert und niemand liest es, kostet es dann trotzdem Geld? Ja, die Antwort ist auf jeden Fall ja. Stell dir vor, es ist ein Projekt von NGOs, aber keiner macht mit. Großvater, erzähl uns vom Doppeleinhorn. Sollen Menschen direkt angesprochen und ermutigt werden, sich aktiv am Sozialismus zu beteiligen? Hm? Ah! Der Antragsteller Projektträger betreibt zusammen mit seiner Partner Präventions- und Vernetzungsarbeit im Bereich der Medienkompetenz und der Medienbildung, um Aufklärung im Bereich Falschmeldungen, Desinformationskampagnen sowie Propaganda zu betreiben. Die gehen sicher auch in Schulen und dann haben die da so ein großes, so einen armen Studenten, der muss in das Doppeleinhorn-Kostüm. Hallo Kinder, ich will die Meinungsfreiheit beschneiden, was haltet ihr davon? Du hast gerade beschneiden gesagt, du meinst natürlich verteidigen. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade auf die Seite von Doppeleinhorn nachgeschaut, ob da jetzt diese wunderschöne Formulierung ist mit Meinungsfreiheit, heißt nicht Scheißredefreiheit, ja. Und das haben sie rausgenommen. Ja, das haben sie gleich rausgenommen. Ja, das war schon ziemlich am Anfang, dass sie das haben sie nach 2 Tagen oder so gekickt. Ja, das habt ihr jetzt hier, das fällt jetzt, glaube ich, unter Aufklärung im Bereich Falschmeldung, was wir hier gerade machen. Und Desinformationskampagnen sowie Propaganda. Moment mal. Hä? Um Aufklärungsarbeit im Bereich Falschmeldung, Desinformation sowie Propaganda zu betreiben? So, ist das jetzt Aufklärungsarbeit im Bereich Falschmeldung oder ist das jetzt? Das ist extrem geschickt formuliert. Du kannst beides rausnehmen. Genau. Das ist ein geheimer Code für Regierungs. Weiter. Ah, Propaganda betreiben. Wieso? Wir haben doch gesagt, dass wir Propaganda betreiben. Steht doch da, konnte jeder lesen. Das Projekt, da geht mir jetzt die Wutschnur richtig hoch. Das Projekt verfolgt mit seinem satirischen Charakter. Fucking hell. Ich hab die Partei nicht gewählt. Meines Wissens nach hat die keine Mehrheit in Deutschland. Warum betätigt sich der Staat satirisch? Ja. Ich meine, nicht der Staat, das sind ja nur Leute, die dem Staat nahestehen und jemanden kennen, der ihnen eine Finanzierung gibt. Ja, die kriegen aber Geld damit früher und es wird hier so hingestellt, als wäre das Ja, das ist ja das Ziel von diesem Projekt, wofür ich Geld kriege. Das kann doch nicht sein, dass ich zum Start hingehe und sage, oh, ich würde hier gerne mal ein paar dumme Witze reißen. Und da ist es von wegen, ja, hier, 60.000 Euro. Ja, doch, Euro, dann sagt der Staat, prima, dann stellen wir das Projekt doch im Rahmen einer Democracy-Slam-Veranstaltung vor. Das sagt der Staat dann. Mit Monika Bachmann. Warte mal, da wollte ich das jetzt immer mal feiern gehen, Alter, die Monika. Steht das jetzt Alter. Hier wirklich, oh Gott, da steht da wirklich. Ich dachte, du hast das gerade ausgedacht. Das Projekt wohl. Da treffen sich dann die Politiker und dann slammen sie die Demokratie. Ja, genau. Alter Schwede. Und da regen sich die Leute drüber auf, dass Donald Trump mal bei so einem World Wrestling-Ding da irgendwie mitgeklaunt hat und selber arbeiten, so Demokratie-Slam-Veranstaltung. Demokratie-Slam-Veranstaltung. Ist hier, der Projektstart wurde durch aktive Pressearbeit unterstützt. Was bedeutet das denn? Das muss auch warum gehen, soll die Arbeit inaktiv sein? Warum sollte die Arbeit inaktiv sein? Ja, aber warum, wie kann man denn die Presse, also wie haben die das denn gemacht, dass die Presse das auch geschrieben hat? Weil normalerweise, wenn ich in der Redaktion sitzen würde und mich ruft einer an und sagt, wir haben hier so ein fettes Einhorn gezeichnet, das ist für die Meinungsfreiheit, dann würde ich jetzt nicht sofort sagen, super, ich komme vorbei, wir machen exklusiv Interview. Ja, aber wie wir schon erfahren haben, die guten Herrschaften sind da so gut vernetzt in der Medienlandschaft. Ja, 60.000 Euro jedenfalls für Personal und Sachkosten. Ja, ja, ist doch fein. 60.000 Euro für Doppel-Einhorn-Scheiße. Das ist... kann man nicht einfach auch Hartz-IV-Leuten dann Geld geben? Weißt du, ist das nicht einfacher? Braucht man dann wirklich Medienprofis, die ein Einhorn zeichnen? Kann man nicht einfach einen Euro mehr für die Harzer geben? Weißt vor allen Dingen, es gab ja schon echt verrückte Sachen so in auf der Welt. Also ich sag nur so, das eine Ding, so ein Staatschef, der sich mal irgendwie hat verkaufen lassen, dass man einen Stein hat, aus dem Benzin rauskommt und dafür dann irgendwie Geld ausgegeben hat. Ne? Aber wenn ich mir das hier angucke, dann hätte ich echt lieber einen benzinspuckenden Stein. Und hier unten, der letzte Satz ist auch wieder ein heißer Kandidat, dass er in unseren Disclaimer kommt, finde ich. Die zum Teil bewusst überspitzten Inhalte und Gestaltung der Veröffentlichung unterliegen gemäß Artikel 5 Grundgesetz der Meinungs- und Kunstfreiheit der Autoren. Ja, genau, das finde ich vor allen Dingen auch. Das sollte man eigentlich einrahmen, damit man das ständig irgendwem zeigen kann. Das finde ich vor allen Dingen auch wieder hammergeil, ne? Weil gerade diese Scheiße braucht sich da eigentlich nicht drauf zu rufen. Gerade dieser Dreck nicht. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autoren die Verantwortung und sagt einfach, nee, wir sind hier nur fürs Geld auf den Tisch legen verantwortlich. Wir haben also unsere Propaganda bestellt und wie die jetzt machen, mit welchen satirischen Mitteln und wen sie jetzt anpissen, das ist ja nicht unsere Verantwortung. Dafür berufen sich unsere Knilche hier dann schön auf Meinungs- und Kunstfreiheit. Kunstfreiheit, ja, genau. Also, ne, wenn ich irgendwann nochmal für irgendwas gewählt werde und ich dann rede halt und Leute die doof finden, dann werde ich auch alle verklagen, dass sie meine Kunstfreiheit beschneiden, wenn sie für meinen Antrag nicht stimmen oder so. Meine Güte. Guck mal, ich hab da von Demokratie leben so tolle PDF-Dateien gefunden und die haben da auf einer Zielgruppen drauf, also Punkt 3 Zielgruppen, und da ist so eine stichpunktartige Liste, wer die Zielgruppen sind. Ja, mögliche Zielgruppen für die Maßnahmen eines Modellprojektes können sein: Kinder und Jugendliche, Eltern und Familienangehörige sowie weitere Bezugspersonen, Ehren-, Neben- und hauptamtlich in der außerschulischen Jugendhilfe tätige Pädagoginnen und Pädagogen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, staatliche und zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure. Das heißt, so ihr Ziel, die Zielgruppen sind so irgendwie so breit, dass da Menschen jeder mit Menschen mit Hemd, ja. Ja, und Netzwerk, bitte. Und Netzwerk und Multiplikatoren. Am besten Zugriff auf Kinder. Ja, weißt du, machst einen Workshop mit bei der Amadeo-Antonio-Stiftung und dann wirst du in die Schule eingeladen, dann ist irgendwelchen Kindern irgendwelchen Schwachsinn und dann bist du dann plötzlich Experte und dann kannst weitergehen, dann kriegst du ein bisschen Doppel-Einhorn-Geld und dann darfst du dann irgendwann bald dann in den öffentlichen Rechtlichen irgendwann mal als Experte interviewt werden für Hate Speech. Ja, aber das ist mal echt interessant. Die haben hier eine ganz tolle Förderleitlinie rausgehauen und das können wir uns vielleicht auch mal später irgendwie in einem anderen Stream anschauen. Aber das ist echt interessant. Sonst blende ich das noch schnell ein. Ja, wo soll ich dir das posten? Du hast ja mal gemeint, ich kann das. Twitter. Okay, gut, ja, dann poste ich das schnell da rein. Du siehst das bei Punkt 4, das ist... Ich sehe schon im Chat. Ja, ich habe das auch im Side-Chat eingepackt, ja. Das ist sehr unterhaltsam. Also ich war gerade bei Punkt 3, den habe ich vorgelesen. Bei Punkt 4, da geht es richtig los. Da geht es nämlich um die, was gefördert werden kann und wie viel Geld man da eventuell reinbekommt, glaube ich so. Also Punkt 4. Oh, eine Million? Steht da was von einer Million? Nee, aber 4.7 hier, Dauer, Höhe und Umfang der Förderung. Da. Ja, ich lese nur Gender Diversity. Eine Million. Du musst, guck mal, Gender Inklusion Diversity als Grundvoraussetzung mehr oder weniger oder als Leitprinzipien. Das heißt, wenn du irgendwas davon ablehnst, kriegst du kein Geld. Ist auch toll, Demokratie leben, ne? Mhm. Also, das ist eben nicht Demokratie, wenn man eine Sache vorgibt und sagt, bei uns dürfen aber nur Leute auftreten, die folgende Dinge unterschreiben. Rassenlehre. Ja, genauso Engagement im Netz gegen Hass im Netz. Es darf auch nicht irgendwie für Meinungsfreiheit sein oder so. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ich finde den Begriff immer noch zu lustig. Ach ja. Ich habe es auch nochmal dick gedruckt. Vielleicht können wir in der Bewährungshilfe irgendwie unsere Nische finden. Ja. Alter, ich muss doch einfach nur meinen eigenen Stolz schlucken und einfach mal trans werden jetzt. Ja. Damit ich aus dem trans-jüdischen Moslem. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Da musst du noch ganz andere Sachen schlucken. Das ist immer das Gleiche, dass sie immer anfangen, bevor ihr Quatsch kommt, mit so einem Laber-Di-Daber-Kram, ja, den jeder weiß, ne, ja, so offensichtlich korrekte Aussage und danach kommt blablabla. Ja, natürlich, die müssen krampfhaft bestätigen, warum sie gebraucht werden. Das ist, glaube ich, so eine runtergedummte Art der Kommunikation. Ich habe die Woche den Rogue One gesehen und bereue das heftig, weil in dem Film auch ständig irgendjemand ruft, die Rebellen greifen an, während draußen irgendwie Sachen in die Luft fliegen und X-Wings vorbeikommen und so. Immer diese so völlig offensichtliche Sachen nochmal sagen. So, oh, das Internet wird heute benutzt. Jaha. Ich habe übrigens, als ich das gelesen habe mit Hass im Netz, habe ich sofort in dem Text nach Gamergate gesucht, habe aber nichts gefunden. Empowerment von Personen und Gruppen, die von Rassismus und Diskriminierung. Hat die Amadeo Antonio denen vielleicht den Scheiß geschrieben? Naja, die kriegen auf jeden Fall Knete. Wahrscheinlich haben sie den Scheiß für die geschrieben. Ja, sag ich ja. Aber ey, auf dieser Seite hier, Demokratie leben, da gibt es so viele PDFs, so ganz viele mit Grafik und all dem Scheiß. Ja. 3D oder 2D? Maßnahmen zur Schaffung von niedrigschwelligen Lern- und Erfahrungsräumen im Internet, die Beteiligung fördern und Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit von Heranwachsenden im Netz stärken. Gott, Heranwachsende haben andere Sachen im Kopf, ihr Trottel. Erfahrungsräumen. Das hört sich an wie so in einer Hippie-Kommune der Raum, wo man halt Trippen tut. Ansätze zur Identitätsstärkung. Entwicklung und Erprobung von pädagogisch-didaktischen Formaten zur kritischen Mediennutzung. Das hört sich schon so an, als wäre das aus irgendeinem Kopf rausgezogen von so einem Postmodernisten, Alter. Naja, die spielen dann Folter-Jenga, oder wie hieß das? Doch, Torture-Jenga war das, oder? Bei Digra. Initiativen, ja, kollektiver, ja, Maßnahmen im Netz? Was macht man dann? Schickt mal jeder den Russen eine E-Mail. Entwicklung alternativer Narrative und Selbstdarstellung. Ich glaube, ich habe mit dieser PDF irgendwie ein Loch in der Matrix gefunden. Ich glaube, das sollten wir gar nicht sehen. Das hat irgendwie so ein Dumme ist, dass es das gleich raussaugt irgendwo hin, weißt du, wenn du zu lange in den Abgrund schaust und so. Ja, ich finde das. Ja, aber die Initiative, die kriegt 100 Millionen Euro für die Entwicklung alternative Narrative und Selbstdarstellungen. Ja. Also wenn du diesen Kram hier nur nimmst, ne, dann kannst du auch der IB Geld geben für Demokratie leben. Ja, Identitätsstärkung, ja, sag ich ja. Brillanzstärkung, alternative Narrative, Selbstdarstellung. Aber sind alternative Narrative nicht irgendwie Fake News? So, aber das geht halt nicht, weil ja in den Leitlinien drin steht, dass du alles bunte toll finden musst, damit du Geld kriegst. Aber ich will nicht alles bunte toll finden, ich finde meins toll. Das ist ein guter Einwand, OPEX, ne? Weil was haben sie nicht sich alle kaputt gelacht über die sogenannten alternativen Fakten? Ja. Was ist das anderes als alternative Narrative und Selbstdarstellungen? So herrlich. Radikalisierungsprävention im Netz. Multiplikatorin, pädagogische Fachweise, religiöse, politisch oder religiös motivierte ideologische Radikalisierungspotenziale im Internet. Ich glaube, die haben das Internet auch immer noch nicht verstanden. Die glauben, sie haben es verstanden, aber... Ich glaube, die sind, nee, du sagst, die sind noch nicht weit genug gegangen in ihrer Entwicklung. Ich sag schon, die sind so drüber, ja. Ich würde nicht sagen, dass es hier broke ist, was die machen, sondern eher woke, ja. Weil sie nämlich wissen, dass wenn sie das darauf aufbauen, werden sie immer Gegenwind bekommen und können dann immer weiter segeln. Hm. Die können dann immer drauf zeigen und sagen, hier, seht doch, hier, wir werden belästigt und Frauen im Internet immer noch ein Problem. Also nicht im Sinn von, dass Frauen im Internet das Problem sind. Ist auch lustig, dass das Ding im ganzen Namen aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit heißt, sie uns aber immer nur Demokratie leben zeigen. Ach. Maßnahmen aus dem Breiten- oder Leistungssport. Religiöse oder weltanschauliche Erziehung. Was? Maßnahmen mit agitatorischen, Maßnahmen der Erholung oder Touristik, was? Maßnahmen mit agitatorischen Zielen? Tut mir leid, dass ich das gefunden habe. Nee, das ist schon sehr gut Urwex. Nee, das sind, glaube ich, Sachen, die nicht gefördert werden können, oder? Guck, Gerolf, scroll nochmal hoch. Ich weiß, das sind die, nicht Sachen, die ja, nicht förderfähig sind. Ja, okay. Wäre auch ein bisschen krass gewesen. Ja, gut, dann dürfen die eigentlich die Amadeo-Antonio-Stiftung nicht fördern, weil Maßnahme mit agitatorischen Zielen. Sollen wir es nochmal darauf hinweisen mit einem förmlichen Brief? Wäre eigentlich mal eine Sache, oder? Das sind aber auch Maßnahmen, die bereits begonnen haben. Müsste man eigentlich auch. Obwohl, naja, dass die sagen dann, nee, wir fördern nicht die Amadeo Antonio, sondern wir fördern das Projekt. Genau, das Projekt der Woche. Das Projekt der Woche der Amadeo Antonio Stiftung, ja. Oh Mann, ey. Die Zuwendungsempfänger haben sich zur Freiheit der demokratischen Grundordnung zu bekennen. Mhm. So wie der islamische Dingsbums, Al-Mustafa, das Al-Mustafa-Institut. Mhm. Ja, die kriegen ja nicht direkt Geld. Es war ja so, dass dieses IGS kriegt Geld und die machen, nee. Okay. Das IGS kriegt Geld und die machen diese Sache mit diesem Al-Mustafa-Ding. So war das. Okay. Ah ja. Und die Logos sind nach den gültigen Regelungen zum Corporate Design anzubringen. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist wichtig. Ja klar. Der Zuwendungsempfänger wird verpflichtet, in geeigneter Art und Weise Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Oh Gott. 4.2 Zuwendungsempfänger, Anetta Kahane. 4.3. Ja, das mit der Abschlussdokumentation, da sollte man vielleicht auch nochmal so Informationsersuchen machen, wenn das gelaufen ist, dass man sich mal diese Abschlussdokumentation auch zeigen lässt. Ja, ne? Was habt ihr gemacht? Oh, 300 Tweets habt ihr euch ins Zeug gelegt. Ja. Also wie viel Quadratmeter Regenwald wurde jetzt durch das Doppeleinhorn tatsächlich gerettet? Weißt du? Weil die machen jedes Mal Kampagnen und Initiativen, wo du halt keine Erfolgskontrolle hast. Also wo du halt nur sehr schwer nachweisen kannst, dass das Projekt irgendeinen Sinn hatte. Also, oder irgendwie dass irgendwas von dem Projekt bleibt, sondern es ist halt einfach nur Geld, das für Leute, die Mediendesign studiert haben und die arbeitslos sind. Also. Aber hier, das würde sich wirklich vielleicht mal lohnen, sich da mal einzulesen, ob die wirklich alle diese Sachen auch befolgen bei den einzelnen Dingen. Nachweis der Gemeinnützigkeit. Also, ich erinnere mich nicht, dass ich bei der AA-Stiftung irgendwie gelesen hätte, gemeinnützige Stiftung, sowas gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Gemeinnützige Stiftung. Ja, Fördervoraussetzungen und Zuwendungsbestimmungen. Gefördert werden Modellprojekte, in denen unter Punkt 2 benannten Themenfeldern, die sich besonderen methodischen Herausforderungen stellen, auch überregional angelegt sein können und kofinanziert werden müssen. Aha, finanziert und kofinanziert. ist eine als gemeinnützig anerkannte Stiftung, die AA. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Stiftungen gemeinnützig sein können. Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts heißt das Format. Kann man sich da irgendwo bewerben? Können wir da irgendwie Geld vom Staat bekommen? Nee, eine nicht. Million OPEX, eine Million. Also nicht weniger? Wer, nee. Wer von euch macht denn die ordnungsgemäße Geschäftsführung? Ich kann mal meine Frau fragen, vielleicht will die das machen. Nein. Aber wenn ich jetzt von dieser eine Million so ein paar 200.000er für jüdische Verwaltungskosten nehme, ist das okay? Was ist da los? Die maximale Förderung für ein Modellprojekt beträgt 130.000 Euro pro Kalenderjahr. Rast aus, was da los? Eine Förderung mehrerer Projekte des gleichen Trägers in diesem Programmbereich ist ausgeschlossen. Sag mal, wie viel Geld haben die? 100 Millionen. Können wir eine haben, bitte? Ey, was ist denn das? Sag mal. Ach, bei der Projektplanung und Durchführung sind erforderliche qualitätssichernde Maßnahmen wie Supervision, bla bla bla bla bla. Da wird auch wieder Geld rausgehauen ohne Ende. Fortbildung, Fachaustausch, Vernetzung, Supervision, Evaluation. Oh mein Gott, was das alles kostet und auch wieder nur die Schwätzer beschäftigt. Ja. Das ist halt echt eine riesige Maschine. Jetzt wird es interessant. Ja, davor war langweilig, ne? Ja, klar. Oh. Ja, Mainstreaming, Inklusion. Dazu ist Diversity als Menschenrechtsansatz zu beachten. Seid ihr noch ganz dicht? Vor allem, seid ihr von allen guten Diversity als Menschenrecht? Ja, und was machen die armen Chinesen? Was machen die? Die sind da alleine. Oh mein Gott. Ja. Warum? Da müssen wir dann Chinesen, die klagen, irgendwie einen Ausländer dahin exportieren oder was? Warum ist Diversity nur in eine Richtung? Wenn das Menschenrechtsansatz ist, dann könnten wir den auch nach außen tragen und dann nach Afrika bringen und sagen, hier Leute, jetzt kommen mal die Leute zu euch rein. Lebensraum im Süden. Ist sehr lustig. Ich gebe mir Mühe, alles ins Alberne zu ziehen. Das habe ich von einem großen Denker gelernt. Ja klar, natürlich. Für die zu fördernden Projekte bedeutet dies die Entwicklung, Organisation, Implementierung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen, Beteiligungsformen und Maßnahmen so zu betreiben, dass in jedem Bereich und auf allen Ebenen die Ausgangsbedingungen, deren Auswirkungen, und wir haben wieder die Auswirkungen auch für jede Person berücksichtigt werden. In my safe space. Leiten im Prinzip grundlegend für die Umsetzung des Bundesprogramms Demokratie leben. Da habt ihr es. Die Scheiße ist, dafür ist es gut. Für Diversität. Ach, toll. Ja. Diversity als Menschenrecht. Diversity Mainstreaming gibt's jetzt auch schon. Ja, das ganz. Ey, cool. Alter, die wollen uns so fertig machen, das glaubst du gar nicht. Ja, vor allen Dingen, White Genocide. White Genocide. Jetzt fängst du auch noch an. Ich finde das auch lustig. Also Diversity Mainstreaming, ne? Also wir wollen die Vielfalt und wir wollen sie zum Normalfall machen. Ich meine, es ist halt schwierig und es ist halt wirklich schwieriger und schwieriger für mich, jetzt da irgendwie dagegen zu argumentieren und von wegen hier niemand hat vor, eine Gender Mainstreaming durchzuführen, ja. Aber ey, Mann, Alter. Diversity Mainstreaming, wie krass. Das sind Menschenexperimente. Ja, Sozialexperimente, das ist Social Engineering at its finest. Diversity Mainstreaming. Ihr seid doch echt nicht ganz klar in der Birne. Jetzt musst du nach unten nur noch ganz unten noch stehen, hier geschrieben unter anderem von Soros. So, ne? Dann ist fertig. Dann ist Ende Gelände. Alter. Nee. Was ist das? Alter. Regiestelle Demokratie leben. Ja, da wäre ich gerne mal ein Mäuschen. Alter. Und dafür wird 100 Millionen Euro ausgegeben. Ja, Anetta hat angerufen, gell? Ich habe ja mal 150.000 überwiesen, die hat nichts mehr gehabt, gell? Alter. Ja. Aber wie soll bitte schön das Mainstreaming von Diversity und Gender überhaupt funktionieren? Ja, du würdest einfach die Grenzen unkontrolliert aufmachen und dann nach der Wahl würdest du sagen, okay, wir nehmen Italien die Hälfte der Leute, die da sitzen, ab und weißt du, wenn du lang genug rührst. Ja, aber das klingt halt ernsthaft schon wie Hate Speech und Fake News, okay? Das kann, ich meine, ich glaube, die haben das wirklich, wenn es geplant ist, dann haben sie es exakt richtig gemacht. Sie haben etwas, so ein Szenario so konstruiert und so konzipiert, so durchdacht, dass wenn man Leuten darüber was erzählt und sie darüber aufklärt, ja, sie dich anschauen, als seist du verrückt und du nur verrückte andere Leute um dich herum anziehen wirst, wenn du darüber redest. Vielfalt ist unsere Stärke. Alter, wir schaffen das schon mit dem Diversity Mainstreaming. Inklusion als Leitprinzip, oh. Alter, Diversität obsiegt. Alter, so wenn man so kleinen Dennis irgendwie vor 10 Jahren so Diversity und Inklusion zeigen würde, würde kleinen Dennis sagen, yeah, ist toll. Jetzt will ich einfach nur kotzen davon. Alter. Boah. Also richtiges Diversity Mainstreaming wurde ja noch nie richtig gemacht, ja. Also darf ich hier noch mal kurz darauf hinweisen, auf diesen Quatsch hier immer mit dem Erfahrung, bla bla bla, die Erfahrung. Was interessieren mich die Erfahrungen? Sollen die eine Statistik erstellen, wie viele Leute von was auch immer betroffen sind oder so ein Kram, vernünftig arbeiten, das irgendwie aufbereiten oder so und fertig. Aber so dieser Kram von wegen Erfahrungen, vor allen Dingen ebenso wie die von Männern und Jungen, weil sie ja dann wieder meinen, so nach dem Motto, normalerweise läuft ja alles nur so, wie Männer das haben wollen. Aber jetzt läuft es auch mal so, wie Frauen das haben wollen. Bla, bla, bla. Das ist wirklich, also, ich glaube, die haben wirklich einfach die gesamte Stelle aufgemacht, damit sie so Broschüren raushauen können, die irgendwie ihren ideologischen Fetisch befriedigen. So krank. Naja. Parteispenden über 50.000 Euros. Genau. Das wollte ich mal kurz durchscrollen. Das sind die Spenden, die Großspenden an die deutschen Parteien in den letzten, ich glaube im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, ja, also keine Angst, muss man schon fast sagen. Es ist nach wie vor so, dass halt unsere Industrie ordentlich Knete in die Parteien reinpumpt. Und ja, also die Gender-Einig sind nicht die einzigen, die da ihren Willen kriegen. Und ich sag mal, im Zweifelsfall werden wahrscheinlich diese Leute mit ihrem Geld dann noch die Oberhand behalten. Boah, ich wünschte auch, ich wäre in so einer Position, wo ich finanziell schon so ausgesorgt hätte, dass ich mich mit ideologischen Social Engineering beschäftigen könnte und so viel Geld hätte. Ja, mittlerweile habe ich irgendwie Probleme, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich irgendwie obdachlos werden könnte oder nicht, keine Ahnung wann und wie. Ja, aber es ist dennoch eine Realität für mich, die eintreten könnte und die hier mit ihrem ganzen Spendengeld, was ist da los? Also Daimler hat auf jeden Fall schon mal 100.000 für beide großen Parteien über. Oh. Merkel should Dings Tax Returns und so, ja. Wir schaffen das. Ja klar, mit all dem Geld, wir schaufeln das. Das fand ich auch interessant hier, das ist diese Minderheiten-Dingsbums da in Schleswig-Holstein, glaube ich, ne? Dieses SSW. Kann das sein? Ja, das ist der Südschleswigsche Wählerbund. Das ist diese dänische, das ist so eine dänische Enklave praktisch. Die haben eine eigene Partei und die kriegen von der Kulturbehörde Kopenhagen kriegen die Geld. Genau, einfach mal so aus einem anderen Staat. Ist zwar ein europäischer, aber finde ich trotzdem ganz schön heftig. Ja, also. Warte mal ab, bis hier die deutsche AKP gegründet ist. Da nochmal richtig Kohle. Ja. Unterrichtsministerium. Ah, okay, das kann aber sein, dass der SSW halt so eine Art auch gesellschaftliche Sachen wahrnimmt, zum Beispiel Schulen und sowas, weißt du? Dänischunterricht und. Aber das macht doch keine Partei dann. Kann das schon so geregelt sein, irgendwie, weil das halt die Interessenvertretung der dieser Minderheit ist. Ich weiß es auch nicht, es ist jetzt reine Spekulation, weil das Unterrichtsministerium steht. Das muss ja auch nach deutschem Recht irgendwie eine Partei sein. Und ich glaube nicht, dass die einfach irgendwie Schulunterricht machen können. Ah, Ja, schon merkwürdig. Ja, dieses Ding. Ich dachte, das lesen wir uns mal durch. Das ist hier von der neuen Züricher. So eine Entschuldigung für Feminismus. Die Süddeutsche hat das wohl auch schon kritisiert, dass die so viel Geld aus dem Ausland bekommen. Also das sieht wohl wirklich so aus, als wäre das einfach nur eine Partei und die haben bis zu über eine halbe Million und davon 70% irgendwelche staatlichen Institutionen. Es ist nie ein schöner Anblick und selten ein furchtbarer Zeitvertreib. Furchtbar. Wenn eine wichtige öffentliche Debatte, wichtige öffentliche Diskussion von Polarisierung und Polemik geprägt ist und die Diskutanten sie als einen Kampf um ideologische Hegemonie verstehen. Seit Marx und Engels bezieht sich der Ideologiebegriff auf Ideen und Weltbilder, die sich nicht an Evidenz und guten Argumenten orientieren, sondern die darauf abzielen, Machtverhältnisse zu stabilisieren oder zu ändern. Ja, solche warte mal kurz. Kulturmarxismus. Ja, das ist doch schon wieder so dieses Ding so. Ich sollte zu einer Entschuldigung für Feminismus ausholen. Wie könnte ich das einleiten? Ach ja, Marx und Engels haben schon gesagt, man muss sich mit den vorherrschenden Machtverhältnissen auseinandersetzen. Und okay. Die Frankfurter Schule hat aber gesagt. Mit der Adorno-Kacke auf. Ich höre damit auf. Es hört nie auf. Es bleibt immer. Solche cui bono Fragen nach den Nutznießern bestimmter Ideen sind gewiss ein wichtiges Werkzeug der kritischen Reflexion. Sie schützen uns vor der Naivität. Allerdings können Ideologievorwürfe selbst ideologische Manöver sein, intellektuell respektable Versionen der allzu gegenwärtigen Fake News Rundumschläge, verlockend vor allem für die Seite mit den schlechteren Argumenten. Ja, gleich schon mal ein Buzzword benutzt, ne, um irgendwelchen Kram direkt irgendwie so ein bisschen Brunnenvergiftung zu betreiben. Ich überlege mal, was bist du so, der Autor sitzt so da, was könnte ich denn da reinpacken als Argument? Fake News wurde letztens häufig gesagt, packe ich einfach mal mit rein, hört sich gut an. Das ist griffig. Drei Vorwürfe. Inwiefern wird dem gegenwärtigen, theoretisch orientierten Feminismus vorgeworfen, ideologisch zu funktionieren? Erstens behauptet dieser über die angeblich in westlichen Staaten bereits erreichte Gleichberechtigung hinaus auch noch Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Nicht nur gäbe es keinen biologischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern, so krächzte die Genderhysterikerin, es dürfe auch nicht nach ihnen geforscht werden. Ja gut, sowas gibt's ja auch häufig. Also, ja. Ich weiß auch gar nicht, auf wen das jetzt abzielt. Wer ist damit gemeint mit Genderhysterikerin? Naja. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ich finde auch gut theoretisch orientierter Feminismus, ja. Intersektionalität, Critical Whiteness Theorie, lauter so ein Kram. Ich denke mal, dass die Gender-Hysterikerin No True Scotsman ist, weißt du? Das ist so, es gibt die, klar, wie es überall die Überdrehten gibt und so, aber hör denen nicht zu, das ist eine Hysteriker. Ja, entweder gehören die nicht dazu oder hier, aber du weißt ja hier, dass die sind einfach krank. So, ich finde das so lächerlich, wenn Leute das als Argument bringen, weil man sich da schon irgendwie als normal denkender Mensch im besten Fall fragen sollte, ja, aber warum sind die Leute so und warum identifizieren sie sich immer noch mit der Bewegung? Ja, also und vor allem, wenn die so radikal sind, warum werden sie überall eingeladen? Wieso? Ja. Und halt der zweite Vorwurf ist doch einwandfrei richtig, dass die Gender Studies sich zu einem ideologischen Krebsgeschwür in unseren sonst so wahrheitsorientierten Universitäten entwickelt haben. Es wird damit Hilfe von freien Assoziieren dafür geworben, dass die Theorien der Naturwissenschaften nur ein Märchen unter vielen seien. Genau das sagt die Queer Theory. Genau das. Ja, diese ganzen Dekonstruivismus, bla bla. Und drittens schließlich, dass man ja noch wohl sagen dürfte, bedroht die feministische Political Correctness unsere Meinungsfreiheit, ist auch absolut richtig. Meinungsäußerungsfreiheit, was auch immer das sein soll. Ja, wahrscheinlich so ein Schweizer Ding. Keine aber Ahnung. Sowas wie Jena in Österreich. Ja, Jena ist eine Stadt in Ostdeutschland. Ja, du meinst das auch. Jena. Ja, wie auch immer man den ausspricht. Fällt mir bei Österreich ein, Niki Lauda wurde heute interviewt von dem Formel-1-Rennen und er hat über Frauen abgezogen. Ich habe so gelacht und mir überlegt, er kann das halt, weißt du, wenn du eine gewisse Leistung erreicht hast in einem Feld, schubst dich da keiner mehr irgendwie von irgendwas runter. Also Niki Lauda werden sie mit keinem Shitstorm wegkriegen. Ich glaube einfach, es gibt keine Feministen, die sich freiwillig irgendwelche Formel 1 angucken würden. Oder fordern würden, dass es diverser werden muss. Wenn du der Frau sagst, das ist ein Mikrofon, sagt die, nein, das ist keins. Sondern? Also unterhaltsam. Nee, das halt, er hat halt einfach gesagt, Frauen mit Frauen, die versteht man nicht und mit denen kann man eigentlich nicht reden. Und deswegen ist es gut, dass er mit einem Mann zusammenarbeitet und so. Aber es war so richtig, die wären alle Re und Autistic Screeching und Hittenrücks und umgefallen, die Leute. Wenn sie ihm zugehört hätten. Aber es, wie du sagst, glücklicherweise wird das von solchen Leuten nicht geguckt. Da gibt es erst gar keinen Shitstorm. Aber das ist auch so jemand, der ja ganz trocken Robert Kubica als Polacken bezeichnet hat und Lewis Hamilton am Anfang der Karriere als Neger. Also der Lauda ist da eh völlig schmerzfrei. Okay. Ja. Das ist immer geil, wenn dann die Kollegen immer zusammenzucken. Niki. Kannst du auch nicht sagen. Warum? In Österreich sagen wir das so. spezifische Herausforderungen. Weil wir glücklicherweise in vielen Staaten schon vieles erreicht haben, sind die Identifikation und Analyse von Sexismus teilweise schwieriger geworden. Auf Deutsch heißt das, wir müssen jetzt schon in den kleinsten Krümmeln und Subkulturen rumstochern, damit wir noch irgendwo was finden, wo wir Sexismus schreien können. Ach ja, und dann das Ding mit dem Wahlrecht. In der Schweiz ist das ja in manchen Kantonen erst ziemlich spät gekommen. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt, das liegt vor allen Dingen daran, wie krass das da ist in der Schweiz mit der Wehrpflicht, also wie hart da die Männer diskriminiert werden, wenn sie sich da nicht dran teilnehmen wollen. Aber dann irgendwie zu sagen, so die ganzen Frauen, die das ja eh nicht müssen, die sind aber genauso Staatsbürger wie die anderen. Und hier wieder diese Social Engineering. Hier wird die Sache interdisziplinär und kompliziert. Es geht um Modelle, soziale Identitäten, Vorteile und Muster in unseren Köpfen, Metaphern in unserer Sprache. Und niemand hat euch den Auftrag oder die Erlaubnis gegeben, die zu ändern. Niemand. Ja. Und vor allen Dingen, warum? Ihr macht das mit vorgehaltener Waffe. Und vor allen Dingen, warum versteht ihr die eigentlich besser als wir? Warum versteht ihr die besser als wir? Das kann ich mich genauso gut hinstellen und sagen, so alles, was ihr gut findet, ist eigentlich in Wahrheit schlecht. Ihr seht das nur alles nicht, es muss sich alles ändern. So, hier kommt mal ein Gang. Ja, du kannst sagen, dass deine Erfahrungen anders sind und die hier gefährlich sind. Genau, stelle ich mich hin, ihr versteht das einfach nicht mit der jüdischen Weltverschwörung, die hinter allem irgendwie steckt. So. Ja. wir müssen jetzt erstmal ein paar Leute sponsoren, die euch das richtig erklären. Und, ja, genau, gebt uns eine Plattform, genau. Ja, und politische Teilhabe. In welcher Demokratie war das nochmal genau, wo eine radikale Minderheit uns sagt, wo es lang geht? Ja, das sind Demokratie leben. Ach so, ja, stimmt. Keine Ideologen, das sind alles Wissenschaftler. Stereotype sind unbewusste, schwer kontrollierbare Schemata, die soziale Gruppen, zum Beispiel Männer, mit Merkmalen, zum Beispiel Führungsstärke verknüpfen, aber genauso mit Dusseligkeit, Bier, Saufen, Fußball, Autos, was weiß ich. Ich trinke zum Beispiel gerade jetzt Bier. Weißt du, ich habe mir halt einfach überlegt, okay, wenn so Mathematik zum Beispiel, ja, die Welt beobachtet und die Anwendung von Mathematik dann darin ausendet, dass man das, was man beobachtet hat, anwendet auf die Praxis, um die Welt in einer gewissen Art zu formen, ja, genauso mit Biologie und mit Physik und mit Informatik, ja, dann müsste doch noch denselben Prinzip, wenn Soziologie auch nach demselben Prinzip auch so greift und genauso wissenschaftlich ist, ja, und genau dasselbe will halt, ne, in der Praxis dann auch dafür sorgen, dass da was verändert und manipuliert und gerichtet wird, wie man es selbst für richtig hält, ja. Und was ist das, womit sich Soziologie nun mal im Kern beschäftigt? Ja, die Gesellschaft, ja. Und da kommt man irgendwie auf so einen Schluss davon, dass Soziologie halt im Schluss einfach ja die Gesellschaft verstehen will, um sie dann in die richtige Bahn zu lenken. Und das ist halt gruselig. Ja. In der wissenschaftlich orientierte Feminismus beharrliche sexistische Strukturen mit Hilfe von unbewussten Stereotypen erklärt, verlässt er sich mit größter Selbstverständlichkeit auf die Methoden und Standards der empirischen Wissenschaften und befruchtet diese wiederum mit Forschungsfragen und methodischer Reflexion? Dinge, die nicht stattgefunden haben für 400? Hier geht es nicht um assoziative Diskursanalyse, sondern um empirische, theoretisch eingebettete, experimentell operationalisierbare Modelle, die neurowissenschaftlich gestützt und gegebenenfalls evolutionsbiologisch erklärt werden können. Also Feministinnen scheuen doch Evolutionsbiologie wie der Teufel des Weihwasser. Ja, ich mein, also wir haben andauernd irgendwelche Leute hier bei uns in den Kommentaren, die irgendwas mit Biologismus reden, hier gegen Doktorand und so. Und diese Implicit Bias-Geschichte ist ein Horror. Also das ist ja der Hauptgrund, warum der Jordan Peterson sich da in Kanada über diese Bill C-16 aufgeregt hat mit dem Transgender-Kram und so, weil die da ja auch irgendwie darauf hinauslaufen, dass man irgendwie sagt, so, ja, ihr müsst jetzt alle über euren Implicit Bias aufgeklärt werden. Also denen, die Vorurteile, die ihr habt, die ihr quasi gar nicht merkt, die einfach überall mitschwingen, so, ne, halt implizit sind. Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic. And you have to point it all out. Das ist halt einfach wirklich die Ursünde, ne? Paranoia macht nur Spaß, wenn man sie teilen kann. Was passiert im Gehirn, wenn negative Stereotype aktiviert werden? Boah, Alter, komm, Alter. Dann schüttest du Glückshormon aus, keine Ahnung, was ey. Wie könnte effektives Training zur Kontrolle negativer Stereotype funktionieren? Vielleicht Elektroschocks oder Ludovico-Methode? Hm? Wie könnte Facebook Zugriff darauf haben, was dir gefällt oder nicht gefällt, direkt in deinem Gehirn? Oder dieses, das ist eine Ludovico-Methode, würde ich sagen. Die auf jeden Fall, also das ist aus dem Film Clockwork Orange halt, ne, wo der Protagonist da irgendwie angekettet wird und sich dann Filme angucken muss mit irgendwelchen Drogen. Ja, die befeuchten ihm dann die Augen und er guckt sich dann Hyperviolence, Ultraviolence so lange an, bis er wird ihm schlecht jedes Mal, wenn er das sieht. Genau. Das ist halt eine Form von Konditionierung und ja. Und zusätzlich, das ist ja gerade der Witz. Effektives Training zur Kontrolle negativer Stereotype ist nur ein anderes Wort für Konditionierung. Ja. Also ich bin eigentlich für die Methode aus Brave New World, wo dann die Kinder konditioniert werden mit Stromschlägen, wenn sie zu Büchern hingehen. Ja, und zusätzlich oder halt einfach Soma geben. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten für dieselbe dystopische Zukunft. Yay! Ja, und zusätzlich war es ja dann auch noch so, dass diese Methode den Protagonist bei Clockwork Orange halt eben auch seine Lieblingsmusik dann Ekel ihm gibt. Und das ist wirklich eine super Parabel auf den Scheiß, den diese Wichser da die ganze Zeit fördern und fordern. Und währenddessen haben wir Leute, okay, die zu feige sind, eine AI weiterlaufen zu lassen und sie stattdessen abschalten, weil sie ihre eigene Sprache entwickelt und man Angst bekommt, die Kontrolle darüber zu verlieren. Also macht doch, ich will sehen, wie so eine AI darauf reagiert, auf den Bullshit, den wir hier fabriziert haben, okay? Mann. Dieses Modell erlaubt sowohl die Kritik an einer kategorischen Unterscheidung von männlich und weiblichen Gehirn, als auch die Berücksichtigung der Tatsache, dass bestimmte Eigenschaften bei einem biologischen Geschlecht häufiger vertreten sind als beim anderen. Daraus folgt, dass das Geschlecht als eine Variable in neurowissenschaftlichen Studien berücksichtigt werden muss und dass medizinische Interventionen auch bei neuronalen Erkrankungen auf Geschlechter abgestimmt sein können. Aber daraus folgt natürlich auch, dass eine unzulässige Vereinfachung wäre, Gehirne kategorisch in männlich und weibliche einzuteilen. Ja, jetzt hast du das Beste übersprungen. Nämlich diesen Schwachsinn. Niemand behauptet, dass Männer und Frauen gleich sein oder sein sollten. Doch genau das wird behauptet. Und von Gleichberechtigung redet auch fast niemand. Mit Gleichberechtigung wäre ja das, was Sinn macht. Aber davon wird ja nicht geredet. Von Gleichstellung wird alle Nase lang geredet. Haben wir nicht neulich auch Parität gefordert? Ja, also, ja genau, so das war diese Berliner Erklärung der Frauenverbände mit ganz vielen Bundestagsabgeordneten dabei und so, ja. Ja. Boah, Alter. Können wir nicht einfach einen globalen so Schweigeminute einlegen auf der ganzen Welt, so eine mandatorische, wo dir einfach deine Stimmbänder einfach abgeschaltet werden, du kannst nichts sagen. Och. Warum? Damit du mal denken sollst, ja. Mann. Erklärt der Urknall 9/11. Genetische Adaption kann potenziell wertvoll sein für unser Verständnis von Geschlechtsunterschieden, muss aber kritisch reflektiert werden im Hinblick auf ihre Erklärungsqualität, auf Interessen und Vorurteile sowie auf die normative Relevanz ihrer Erklärung. Nee, muss sie nicht. Das ist so. Oben behaupten sie, sie wären nicht wissenschaftsfern. Und hier wird gesagt, ja, aber nur ja, Wissenschaft, das muss diskutiert werden. Wer natürliche oder sexuelle Selektion als Ursache von sexueller Belästigung im 21. Jahrhundert anführt, hat absolut recht. Aber nein, liefert auch im allerbesten Fall keine bessere Erklärung dieser Tatsache als der Urknall von 9/11. Doch, natürlich. Welchen anderen Grund gibt es denn sonst dafür? Ja, also, dass weil die Leute es den Urknall gab, kam es zu 9/11. Nein, das jetzt nicht, aber das ist doch wohl das Offensichtlichste aller Zeiten, dass die Leute, wenn die keinen Sexualtrieb hätten, sich auch anderen Leuten nicht annähern würden in sexueller Weise. Ne, der Denkfehler, so sehen, der, also das ist ein ziemlich fetter Denkfehler. Das eine ist, dass das halt ein Non-Sequitur ist, also du kannst nicht aus der Relation diese Relation schließen, aber vor allen Dingen, was bedeutet vor allen Dingen, wenn natürlich oder sexuelle Selektion? Ja, dann sowohl als auch, ne? Sexuelle Selektion ist natürliche Selektion. Das ist die einzige Selektion, die es gibt. So. Achso, das meinst du. Ja, keine Ahnung. Vielleicht wollten die da noch zwei Worte mit reinpacken, weißt du? Ja. Wer natürliche oder sexuelle Selektion als Ursache von sexueller Belästigung einzusetzen. Oh, da, als ich den Teil gelesen habe, da wollte ich echt nicht mehr lesen. Ich meine, Feministinnen haben auf Wikipedia den Eintrag von Evolutionsbiologie editiert und haben das als Verschwörungstheorie dargestellt. Ja. Ahnung. Also Rechtfertigung schließen Werturteile ein. Nein, tun sie überhaupt nicht. Sie sind normativ. Wenn ich jetzt sage so, warum ist da ein Auto irgendwie reingefahren, das andere Auto? Dann kann man auch sagen, weil die Bremsen kaputt waren. So, das ist jetzt die Rechtfertigung. Und warum ist das jetzt normativ? Warum sagt das jetzt irgendwie, dass der, der reingefahren ist, immer schuld ist? Weil man normalerweise sagt, derjenige, der auffährt, ist immer schuld. Das ist doch Quatsch. Und genauso, wenn ich sage, dass die Leute halt so veranlagt sind, dass sie sich deswegen so verhalten, dann ist das doch auch nicht normativ. Niemand kann Werturteile allein aus empirischer Evidenz ableiten. Doch, zum Beispiel, du sollst nicht töten, ist garantiert aus empirischer Evidenz abgeleitetes Werturteil. Ja, oder du sollst nicht auf die Straße kacken, auf der du dann läufst. Oder, keine Ahnung, du sollst deine Küche sauber halten. Du sollst keinen Kulturmarxismus betreiben. Ja, du sollst nicht in einer gerechten Gesellschaft leben wollen, die sich am Feminismus orientiert, okay? Weil die wird auf jeden Fall unwissenschaftlich und ideologisch verblendet sein. Wir müssen uns überlegen, wie wir zusammenleben wollen und sollen. Was? Jeder lebt so, wie er will, glaube ich. Das ist dann wieder das Ding, wo du dann halt so eine Gefühle Gefühle und wie wir es gerne hätten und so weiter Wissenschaft dann halt bekommst. Weil das ist ja, ja, aber das, ist ja das, worauf es hinausläuft. Ne? So, ja, nee, das ist ja keine Ideologie. So, wir sagen einfach nur, wir vervollständigen halt die Wissenschaft durch diesen wunderbaren Ansatz des Fühlens und was wir wollen. Wir sollten eigentlich auch so eine Prangerseite aufmachen und hier Feinde der Wissenschaft. Und dann so Leute, die solche Artikel schreiben, kommen dann da so wikimäßig drauf. Und Leute, die behaupten, es gäbe mehr als zwei Geschlechter, kommen da drauf. Und dann haben sie natürlich wieder ihren schönen naturalistischen Fehlschluss. Das ist halt eben dieses Ding, dass man vom Sein keinen Sollenablauf ableiten soll. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, dies und das ist so und so, keine Ahnung, Auto ist grün und deswegen sollte jetzt dieses Auto auch grün sein oder so. Das funktioniert halt nicht. Aber das bedeutet halt nicht, dass es in manchen Punkten nicht doch funktioniert. Ne? Also manche Sachen, die leiten sich auch von dem Zustand ab, den man irgendwie, der vielleicht nicht ganz offensichtlich war, den man dann irgendwie erst herausfinden musste. Also das ganze Verhalten ist ja im Prinzip, also wir sind ja alle Personen, die irgendwo in unserer Umwelt halt drin sind und unsere Umwelt beeinflusst uns natürlich auf irgendeine Art und Weise. Von der Raumtemperatur bis zu, wo man hingehen kann, wo man nicht hingehen kann, alles Mögliche. So, ne? Und genauso wie auch eben dieses Beispiel schon mit auf die Straße scheißen, das ist natürlich dann was weniger offensichtlich ist, was man erst herausfinden musste, warum das halt eben nicht die beste Idee ist. Aber da hat man halt eben auch dann von dem Sein, was man da festgestellt hat, hat man dann halt in Säulen dann abgeleitet. Ne? Und das war jetzt auch nicht falsch deswegen. Nur weil der wissenschaftliche Forschung. Oh. Jetzt weißt du, ich finde das so dämlich, weil ich stelle mir dann so vor, weißt du was, ich will in einer Gesellschaft leben, in der Meinungsfreiheit halt eben ja so ist, wie sie halt sein soll, nämlich so frei wie möglich. Okay? Und nicht, dass da irgendwie Leute wegen ihrer Ansicht oder Meinung geschämt werden, egal wie behindert diese Meinung auch ist. Okay? Die Person gehört veralbert, die Person gehört verarscht, aber sie gehört nicht irgendwie den Laden geschlossen, weil sie jetzt nicht mitgemacht hat mit dem, was da andere Leute behauptet haben. Wer wissenschaftliche Forschung auf abstrakte Eigenschaften von Theorien reduziert und nicht berücksichtigt, dass Wissenschaft darin sozial eingebettet, institutionell fremdbestimmt und von unterschiedlichsten Interessen geleitet sind, ist naiv. Ich dachte immer, Wissenschaft wäre genau das, nämlich abstrahierte Ableitungen aus der Realität. Zum aber Beispiel, wenn ich drei Äpfel habe und gebe dem OPEX zwei ab, habe ich noch einen. Das ist scheißegal. Ein OPEX ist immer noch ein Jude. Wie ich sozial eingebettet bin oder ob ich institutionell fremdbestimmt bin oder sonst irgendwas. Ja, das ist doch eigentlich. Es werden immer zwei Äpfel bei ihm landen und einer bleibt bei mir, wenn ich das so mache. Und wenn ich ihm nur einen gebe, dann hat er nur einen und ich habe zwei. Aber ja, das ist der Maß. Das ist doch der Sinn. Das ist doch der Sinn von Wissenschaft, eben solche Antworten zu finden. Und natürlich kann man das nicht in allen Feldern. Vieles ist Theorie, was weiß ich, schwarze Löcher und dunkle Materie und Schnickschnack, das sind alles Sachen, die können wir uns so vorstellen. Aber es gibt nun mal eine Gravitation, die eine bestimmte Stärke hat auf unserem Planeten und einen gewissen Sauerstoffanteil in der Luft, ab der du nicht mehr vernünftig atmen kannst, egal was dein sozialer Hintergrund ist oder ob du queer bist oder ein Furry. Aber Abel, Physics is just a meme. Aber also Abel, glaube, es ist doch alles gesellschaftlich, okay? Ich glaube, ob du ein Furry bist oder nicht, hat aber schon Einfluss darauf, wie gut du atmen kannst. Ja, aber weißt du, so alles ist subjektiv, alles ist subjektiv. Oh, aber hier meine Theorie, die ist aber korrekt. Ja, ne, toll. Dann halt doch mal subjektiv die Luft an für 10 Minuten. Jetzt kommt auf jeden Fall der Verfahrensvorschlag. Ja klar, nicht jeder geschmacklose Witz müsste gleich zu einem Online-Shitstorm und zum Ende einer Karriere führen. Das ja, ist aber, glaube ich, schon mal ein naturalistischer Fehlschluss. Also nur weil der geschmacklos ist, heißt das ja nicht, dass man davon jetzt irgendwas Normatives ableiten könnte. Ja klar, die Gender Studies sollten an ihrer sperrigen und elitär anmutenden Sprache arbeiten und sich deutlicher positionieren im Verhältnis zu dem empirischen. Weil das alles ist, was die können. Die können nur Wörter verdrehen und Sachen anders ausdrücken und neue schwachsinnige Verbindungen von Worten erfinden. Was anderes können die nicht. Ja, ne, die Wissenschaftler, die richtigen Wissenschaftler reden von Theorien, ja, die Sozialwissenschaftler reden von Narrativen und Methoden. Ja. Mhm. Aber die explizite Werthaltung des wissenschaftlich orientierten Feminismus, seine Anerkennung der normativen und empirischen Komplexität der zentralen Fragen sowie die geforderte Reflexion über mögliche Verzerrung durch unbewusste Interessen und Stereotype markieren in vielen Hinsichten das Gegenteil einer Ideologie. Ja, toll, nur weil diese Teile, ja, selbst wenn wir sagen würden, alles das, was da aufgelistet wurde, ja, sind wirklich Gegenteile einer Ideologie, bedeutet es nicht, dass nicht der Feminismus noch Teile drin hat, die eben rein ideologisch sind. Zum Beispiel wie das vorher hier beschriebene autoritäre, elitäre, die Sprache halt. Ja, zum Beispiel. Ist es nicht so, dass Feminismus auf Ismus endet? Ja, das und zum einen. Und zeig mir doch bitte mal einen Ismus, der keine Ideologie ist. Das setzt ja vor allen Dingen. Ismus von Korinth. Das setzt ja vor allen Dingen auch schon voraus, halt eben, was der Punkt ist, wo man halt hin will. Ne? Also halt die frauenzentrierte Gesellschaft, dass man halt alles vom Standpunkt von Weiblichkeit her halt sieht. Ja, das ist Feminismus. Weil halt irgendwie die Leute sich in den Kopf gesetzt haben, dass irgendwie, ja, vorher waren die Männer immer im Mittelpunkt und jetzt soll immer die Frauen rein, weil das wird ja total was anderes sein, ja, und nicht genau dasselbe, nur in Pink. Ja. Das war ein böses Vorurteil. Scheißegal, okay. Naturalistischer Fehlschluss. Betrachten wir die Diskussion um Genderfragen doch als einen empirisch informierten öffentlichen Diskurs. Warum sollen wir was ein totales Hirngespinst ist, als empirisch informiert betrachten, bei dem wir grundsätzlich auf die Kraft der Evidenz und der besseren Argumente vertrauen, während wir anerkennen und praktisch berücksichtigen, dass die Reflexion über explizite Werte sowie unbewusste Interessen vorurteile. Check your privilege, asshole! Nee, aber ernsthaft, ohne die Erfindung von intersektionalem Feminismus, der da irgendwie in dieser Hierarchie unendlich lang da Sachen miteinander verbinden lassen kann, ja, wäre Feminismus schon längst weg, okay? Weil die neben Gender Pay Gap und irgendwelchen sexistischen Witzen da als beleidigend auffassen, nichts haben, ja. Da gibt es nichts mehr, was hier jetzt im Westen nötig ist, während wir uns Leute herholen, die hier irgendwie jetzt auf einmal Feministen nach dem Hijab schreien. Ja? So, was macht das für einen Sinn, Alter? Was eine kranke Welt. Ernsthaft. Boah. So nicht. Schluss mit dem Kulturmarxismus. Ja, Alter. Und ich will doch einfach nur selbst in der Welt leben, wo ich ganz einfach meine Wissenschaft betreiben kann und ganz einfach mal Fehler machen kann und ganz einfach daraus lernen kann und nicht immer wieder dieselben Fehler machen und sagen, ja, die anderen sind dran schuld. Auf jeden Fall, wer solche Bücher hier schreibt. Refurbishing Epistemology, a Meta-Epistemological Framework. Blade, shut the fuck up. Meta, leben in der Metamoderne. Meta, ich bin auch schon Met, Alter. Leben in der Met-Moderne. Conference teaches K-12 Educators how to combat whiteness in schools. Ja, das ist eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrer in Amerika. Und da können die beim Reimagining Education Summer Institute bei der Konferenz können die ganz viele, ganz tolle, wichtige Sachen lesen. Zum Beispiel, wie man Mikroaggressionen bekämpft und wie man den eurozentrischen Ansatz aus der Pädagogik rausnimmt. Ja, das klingt alles total empirisch. 300 Teilnehmer haben sich Sachen angeguckt wie Whiteness, also Weißsein in Schulen oder Weisheit, Weiß wie die Farbe halt in Schulen. Eine Geschichte der Weisheit und eine Diskussion anreden darüber, wie Weisheit und weiße Kultur das formen, was in Schulen vor sich geht. Der Workshop Teaching for Social Justice kümmerte sich darum, kolonialistische und rassistische Pädagogik herauszufordern. Ja. Weil der eurozentrische pädagogische Ansatz, der bereitet die Studenten nicht nur nicht genug vor auf die heutigen Realitäten mit Multiethnien, Multilingual und die globalisierte Gesellschaft, sondern der ist auch noch verwurzelt in kolonialistischen und rassistischen Ideologien, die Stimmen, Identitäten und Wahrheit Minderheiten, der People of Color verdecken. Weißt du, du kannst also, mir nicht sagen, dass so ein Bullshit nicht mit Feminismus zu tun hat, ja? Wenn die Leute, die diesen Bullshit machen und dann verbreiten und pushen, ihn selbst immer mit Feminismus verbinden. Ja, das ist ein feministischer Ansatz. Das ist doch, ne, das ist pure Intersektionalität. Natürlich kann man das dem Feminismus anhängen. Ja, aber es gibt halt Leute, die ernsthaft hingehen und sagen würden, nee, das ist aber jetzt nicht wirklicher Feminismus. Deconstructing racial microaggressions. Ja, Mann, Alter, geil. Gib mir. Help participants identify ways in which educational systems perpetuate racial microaggression, both within classroom practices and within the institutional climates. Yeah. Institutional Climate Change, das ist, woran wir glauben. Das ist praktisch genau derselbe Scheiß, den wir gerade gelesen haben in dem Feminismus-Ding. Es ist immer genau derselbe Scheiß. Wir Leute können einfach nur nicht 1+1 zusammenzählen, weil sie entweder nicht zählen können oder weil sie einfach das nicht als zusammenhängende Information erkennen. Ja. Und was für ein Kult auch wieder, ne? Die mussten dann einen Pledge, also wie ein Eid ablegen, dass sie das rassistische Mikroaggressionen von jetzt dann in ihren Schulen bekämpfen werden. Das heißt, die schicken jetzt da 300 Leute an Schulen zurück, die ab nächsten Montag irgendwie Leuten ganz schrecklich auf den Sack gehen werden. Ganz toll. Hilft sicher den Kindern. Vor allem den weißen Jungs, kann ich mir vorstellen. Sugar Mamas, kommen wir nun zu den erotischen Abenteuern, die österreichische Frauen, gerade auch den Flüchtlingshelferinnen, so widerfahren mit den jungen Männern, die aus dem Mittleren Osten zu uns kommen. Es gibt da so das Phänomen, dass dann so irgendwie so rüstige Frauen, so 50 rum, so sich dann halt den Flüchtlingsjungen nach Hause holen, ihm den Lebensunterhalt bezahlen und ihn dann halt sexuell halt ausnehmen. Also Sugar Mamas halt. Also, das fand ich ganz interessant. Also so. Ist das nicht schrecklich objektifizierend? Theoretisch, ja. Also ich hatte auch schon mal so was Ähnliches auf Fortune Poll über Schweden gelesen, dachte mir dann aber halt auch, das ist ein scheiß Fortune Post, was auch immer, ob der jetzt mal ist oder nicht. Ja gut, aber wir wissen ja, dass es durchaus schon vor der Flüchtlingskrise auch genug Frauen gab, die dann halt in die allein verreist sind. Nach Jamaika ist da wohl, glaube ich, ein gutes Ziel und so. Also es gibt ja genau wie es Thailand oder irgendwelche anderen Länder gibt, wo die Bumsbomber hinfliegen, machen Frauen das ja auch schon länger. Also das hat mich jetzt. Aber ich fand es halt interessant, dass halt gerade in der Flüchtlingsarbeit das halt auch ein Faktor ist, dass halt junge Flüchtlinge sich mit den Flüchtlingshelferinnen hinlegen. Und ja, ist auf jeden Fall interessant. Du solltest ein Buch darüber schreiben, was Flüchtlinge mit Flüchtlingshelferinnen machen. Ich finde das vor allen Dingen lustig, dass sie hier meinen, dass das aller Wahrscheinlichkeit nach den falschen Leuten in die Hände spielt. Wenn da irgendwie die da, was ja, also, oder wird da irgendwie davon berichtet, dass das unter Zwang dann irgendwie sei? Also höchstens vielleicht Ausnutzen von naja, aber ich weiß nicht, welcher Artikel das ist, aber teilweise, ich habe da auch, ich weiß nicht, ob ich den gelesen habe, aber da waren ja auch dann Beschreibungen dabei, wo die schon unter Druck gesetzt worden sind, auch von den Frauen. Und der eine musste dann irgendwie umziehen und hat versucht, irgendwie das zu verheimlichen. Und dann stand sie trotzdem wieder vor der Tür und hat dem Vermieter dann erzählt, er sei gefährlich und was weiß ich, damit er wieder zurückkommt zu ihr. Schön. So. Ja, interessant auf jeden Fall, weil das ist ja quasi genau diese ganze Diskussion über unsere super tolle deutsche Sexualstrafrechtsreform mit vertauschten Geschlechtern. Dass man da irgendwie sagt, von wegen so, ja, hier, und das ist ja noch gar nicht berücksichtigt, dass man irgendwie die Ausnutzen einer Notlage oder so ein Kram, ne? Und vor allem. Ja, deswegen verstehe ich auch nicht, wie das den falschen Leuten in die Hände spielen soll, dieser Artikel. Und weil, es hieß ja also auch, für mich sind die Leute, die da was Unmoralisches machen, die Frauen, die unerfahrene junge Männer halt da ausbeuten im Endeffekt. Ja, genau. Ja. Und der eine Typ hat dann auch erzählt, er hätte nie Geld bekommen, sondern nur Sachen gekauft bekommen. so, damit die Leute halt auch nicht rausgehen und nie, keine Frauen treffen am Ende noch oder so. Also. Ja, was mir auch auffällt an dieser komisch. Sache ist, weil das ist ja auch dieser Kram, der nach Köln halt eben kam, von wegen so, ja, jetzt spielt das hier den falschen Leuten in die Hände oder so ein Zeug. Und im Endeffekt, wozu hat es geführt, dass sie ihre feuchten Feminismusträume da alle wieder träumen durften mit ihrer Sexualstrafrechtsreform und diesem ganzen Kram, dieser ganze Dreck, der schon lange begraben war, den haben sie dann wieder vorgefischt und dann einstimmig verabschiedet. Wegen, also Chris, wegen das klingt jetzt sehr, das klingt nach sehr viel Hass, Chris. Du solltest also, dich beruhigen. Das hat nämlich also, meines Erachtens. Also ich hab, mir geht's viel besser, seit der Jamal bei mir wohnt. In dem das Fall, ist super mit dem Jamal. Sag mal, kannst du irgendeinen anderen Dialekt machen, der nicht so klingt wie Buchinger? Ich meine, das verwirrt mich gerade. aber ich bin doch der Michi. Und der Jamal wohnt jetzt bei mir. Nein! Der Bonbon. Ich hab wieder Bonbon gegeben. Ja, mal lieb ist dafür an meinem Bonbon. Oh Gott. Oh komm, jetzt wird's grenzwertig. Ja, das war jetzt hier für die Diversität, damit wir dann auch unseren Antrag durchkriegen. Ja, also mir würde das im Leben aber trotzdem nicht einfallen, obwohl ich das halt gesehen habe und sofort gewusst habe, als diese Köln-Silvesternacht nochmal publik geworden ist, dass es wieder ausgenutzt wird von den Leuten, die ich nämlich dafür die falschen Leute halte, ne, den Deutschen Juristenbund und so. Und mir würde das aber nie einfallen zu sagen, dass man da nicht drüber reden darf oder so, weil das ja eventuell dann die falschen Leute irgendwie ein Argument für ihre Sache irgendwie wäre. Also entweder die haben ein legitimes Anliegen, dann haben sie auch legitime Argumente dafür, oder die haben halt eben kein legitimes Anliegen und dann ist es auch egal. Also dieses Denken weißt, schon wieder. Mir ist es nur recht, ich will die Alte eh nicht mehr pudern. Da soll sie sich so einen Jungen suchen. Kostet ja nicht viel. Das ist auch wieder ein Artikel, der ist eher eine Leseempfehlung. Der ist relativ lang und ich gehe auch nicht immer konform mit ihm, aber es ist eine schöne, ja, so eine Rückblick auf 20 Jahre inzwischen South Park. Ich glaube, AV Club ist auch so ein bisschen mit Augenzwinkern. Also das ist, glaube ich, kein, ich glaube, die sind nicht so ganz ernst. Also das ist keine richtige Nachrichtenseite. Ja, aber also es ist jetzt aber schon ein Artikel, der sich schon damit befasst, halt so wir hassen Konservative, aber noch mehr hassen wir Liberale und so. Also diese gesellschaftliche Stellung, die South Park bezogen hat. Wie gesagt, ist meiner Meinung nach ein lesenswerter Artikel, aber jetzt hier für unsere Zwecke deutlich zu lang. Aber ist dann in den Quellen und ja, und das hier, ich weiß nicht, was Select All für eine Seite ist, aber eine ziemlich gute. Ja, ich habe halt nur hier dieses Videogame Design, nee, diesen, lass mich denn die Vorquote nochmal bitte da oben. Videogame Designer Zoe Quinn survived Gamergate, an act of web harassment with world-altering implications. Den Satz muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das ist also das Standardnarrativ heutzutage, ne? Dieses von wegen weltverändernde. Ja, weil Gamergate hat doch Donald Trump noch nie gewählt worden. Aber ist so pathetisch habe ich es bisher nicht ausgedrückt gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo bist du gewesen die ganze Zeit? World-altering implications. Die Welt wird niemals dieselbe sein. Okay. Mindestens so wichtig wie die große Konsequenzen will never be the same. Oder die ersten Impfungen, genauso ist Gamergate. Was wird Zukunftshistoriker auch aufzählen, weißt du? Ja. Bla bla bla und immer die gleichen Geschichten. Video Game Design, so ist halt to make yourself a cyborg. Das habe ich noch nie gehört. Und so, ich lese ständig darüber, dass jetzt auch schwedische Firmen ihre Mitarbeiter chippen, aber da steht nirgendwo, dass die davon Cyborgs werden. Das ist, glaube ich, nur, wenn du halt irgendwie ein bisschen delirious bist, keine Ahnung. Behindert? I like the idea of using cool cyberpunk stuff to tell really stupid jokes. Die ist echt eine Denkerin, die Frau. Ja. Sag mal, verarschst du die gerade? Verarschst du gerade eine Frau? Ich glaube, das reicht auch damit. Ja. Oh ja, das war auch ein echter, also, ja. Warum wollen auf einmal alle sapiosexuell sein? Das ist doch Quatsch. Also zuerst mal nur die Überschrift finde ich schon schlecht, dass die hier Leuten ihre Identität absprechen möchte. Ne? Oh Gott. Also es hat nicht jeder ein Recht auf seine eigene Nische. Die haben echt eine Kategorie, die fühlen heißt. Und rechts heißt sie noch Meinung. Also das ist gefühlte Meinung. Hm. Von Alex Berber. Wir haben fühlen. Sapiosexuell. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, dann bist du es nicht. Das ist der Leitsatz einer besonderen Gruppe Menschen. Für Sapiosexuelle ist nach eigener Aussage nicht das Aussehen eines potenziellen Partners entscheidend für die romantische Anziehung, sondern dessen Intelligenz. Ja, natürlich. Und deswegen sind das jetzt auch alle. What a concept. Du möchtest nicht irgendwie zu Hause sitzen mit jemandem jeden Abend, der, was weiß ich, wenn du irgendein Thema anschneidest, sagst, ja, ich weiß. Ja. Und das wieder sagt nein. Ja, also, und das ist jetzt schon eigentlich anrüchig. Ja. Das Mengendiagramm von Menschen, die dir auf einer WG-Party ungefragt erzählen, dass sie keinen Fernseher besitzen, und Menschen, die sich selbst als sapiosexuell bezeichnen, ist genau ein Kreis. Voll uncool, ja, keinen Fernseher zu haben. Das tun ja nur alle. Also ich kenne, glaube ich, niemanden mehr, der regelmäßig Fernsehen guckt. Ja, und das lateinische Wort sapere, was so viel wie Wissen bedeutet, wird zu einer sexuellen Orientierung umgedeutet. Ja, macht ihr doch jeden Tag. Ja, jeder Scheiß ist eine sexuelle Orientierung. Von irgendjemand, der darüber nachgedacht hat, sich dann einen gelacht hat und nie damit gerechnet hat, dass die Leute es ernst nehmen. Ich meine, ich habe da lange Gespräche mit einem Kumpel von mir drüber geführt. Der ist der Meinung, Frauen müssen nichts im Kopf haben. Aber ich könnte so nicht leben, also... Kommt drauf an, für wie lange man sich mit der Frau beschäftigt. Ja, aber es geht ja hier um Partner. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es. Ja, gut, sexuelle Orientierung geht es ja nicht jetzt unbedingt um Beziehung. Der Knackpunkt. Sapiosexualität klingt wie eine sexuelle Orientierung, ist aber keine. Sie ist eine Präferenz. Sapiosexuelle Menschen suchen doch eigentlich nach einem bestimmten Persönlichkeitstyp. Man ist hetero, bi, homo oder sogar pansexuell und dann auch noch sapiosexuell. Ja, natürlich. Dann erklärt uns mal, warum pansexuell was Vernünftiges ist, aber sapiosexuell nicht. Ja, genau. Das finde ich halt, also mir ist beides scheißegal. Ja. Ich würde mich auch nicht als sapiosexuell bezeichnen. Natürlich ist das eine Mischung aus Persönlichkeit, Aussehen, Kopf, allem. Ja. Aber ist sapiosexuell nicht auch im Grunde ableistisch? Weißt du? So, warte mal, Absatz ab. Abel, nicht so hektisch. Das ist Bento, der ist sowieso gleich zu Ende, der Aufsatz. Nee, doch, hier ist es noch nicht. Kannst du ruhig noch mal eins weiter runtergehen? Aber das ist ganz schön lang für einen echten Bento. Oh, immer noch nicht. Noch eins runter. Ja, geht's um Dating-Apps und so ein Scheiß. Da genau hier. Aber wenn Menschen, die nicht über klassische akademische Intelligenz und Bildung verfügen, systematisch als Partner ausgegrenzt werden, ist das definitiv bedenklich. Boah. Ja, definitiv, ja. Holy shit, auf ins Gendermobil, ja. Also, das ist wirklich... Was noch alles? Ich entscheide immer noch selber irgendwie, mit wem ich in die Kiste steige und werde das auch nicht irgendeiner Quote unterwerfen oder irgendeinem Scheiß. Bitte. Ihr seid doch bescheuert. Lass doch den Staat regulieren, mit wem du zusammen sein darfst. Genau, Diversität ist unsere Stärke. Ja, Mann, Leitmotiv. Wup, wup, Leitungskultur. Wup, wup. Genau deshalb ist es vielleicht trotzdem besser, wenn man den Sapiosexuellen ihr Label lässt. So weiß man wenigstens, um wen man als intelligenter Mensch einen Bogen machen sollte. Sick burn, not. Es ist so lächerlich, ey. Nur weil du es nicht verstehst, Mom. Das ist keine Phase, Mom. Ja, ich weiß. Das bin ich. Ja, ich weiß. Meine Persönlichkeit, ja. Ich bin so. Ja, also... Ich glaube sogar so ein bisschen, dass wir diese Story gebrochen haben letzte Woche. Weil vorher hat eigentlich keiner drüber geredet, aber in unserem Stream haben wir uns ja mit den progressiven Liberalen beschäftigt. Oh, den Artikel habe ich gelesen, auch wenn ich nicht dabei war letztes Mal, der war lustig. Ja. Und also jetzt hat das hier noch ein paar größere Kreise gezogen. Also zum Beispiel ist hier Telepolis auch drauf aufmerksam geworden. Also in dem Artikel steht jetzt gar nicht so viel drin, was unsere Zuschauer jetzt nicht wissen. Also eigentlich fast gar nichts. es geht auch noch um die Gruppe von den liberalen Männern, die sich ja jetzt nächste Woche, glaube ich, gründen möchte. Darüber haben wir auch schon berichtet. Ja, aber ich fand das halt ganz interessant, dass es jetzt hier Geschlechterkampf in der FDP, Fragezeichen, schon hier... Ich finde, du solltest als Mahner auf den Parteiveranstaltungen auftreten und allen die Geschichte von der Piratenpartei erzählen. Ja, ich habe auch noch vor, dazu nochmal ein Einzelvideo zu machen, das nochmal so in einem aufzubereiten. Ja, auf jeden Fall, Frau Keller hat auch noch hier diesen Tweet von den neuen Freiburgern. Das ist so ein Ding, was es schon ein bisschen länger gibt. Ich weiß nicht, wie lange, aber die sind mir halt bei Facebook schon, wir hatten ja auch schon bei den Affen mal dabei. Das waren die, die diesen Typen mit der Banane in der Hand da irgendwie hatten, meinten so, ja, wir haben ja eh nicht genug Frauen in der FDP, von daher brauchen wir ja keine liberalen Männer. Und die hatten jetzt hier letzte Woche dieses SchülerInnen müssen auf unsere Gesellschaft und eine Welt von morgen vorbereitet werden. Dazu gehört Toleranz gegenüber Homo, Bi und Intersexuellen sowie Transgender. Also was auch immer das mit der Gesellschaft von morgen zu tun hat, weil soweit ich weiß, gibt es diese ganzen Personen alle auch heute schon. Die Gesellschaft von morgen findet 2018 statt, deswegen bereite dich schon mal vor auf It's 2018 current year. Ja. Motherfucker. Genau. Ich habe übrigens, ich hab gerade was bemerkt, okay, also so in den letzten paar Tagen, dass dieses Sternchen-Innen-Zeug, es wird einfach informationstechnisch einfach ignoriert. Also im Kopf, du verarbeitest es nicht mal, du blendest es einfach aus. Selbst wenn es jemand dir ins Gesicht sagt, dann blendest du dieses Innending komplett aus. Du brauchst nicht dieses Innen hinten dran zu hören, um zu wissen, dass alle Leute unabhängig vom Geschlecht mit der Rolle gemeint sind. Ich hasse es einfach so, dass dieses Ding so linguistisch dem Prinzip von Ökonomie der Sprache widerspricht. Einfach aus Prinzip so, nö. Das baut doch diese ganzen Menschen alle ein. Das finde ich vor allen Dingen auch lustig, dass man die nicht implicit irgendwie da drin haben kann, die ganzen Menschen. Ja, ne? Dass du, wenn du irgendwo Schwarzfahrer liest oder Ärzte oder irgendwas, dass du da nicht die ganzen trans, inter, queeren Schwarzfahrer und die weiblichen Ärzte da irgendwie mit reindenken kannst einfach. Nee, das geht alles nicht. Ja, natürlich, ja. Das ist einfach so lächerlich, Mann. Am besten, wir benennen einfach jeden beim Namen, okay? Jeder Mensch trägt ein Namensschild und irgendwie der Staat kennt jeden beim Namen und ist der große Bruder. Dann ist oder eine fortlaufende Nummer. Geilo. Ja, Mann. Back to the roots. Könnte man auch irgendwo hin tätowieren, damit man die leicht identifizieren. Genau. Back to the roots, dann kriegt ja, noch, Mann. Da kriegt noch jeder so ein Dreieck, was deine implicit bias irgendwie anzeigt, damit die anderen Leute auch wissen halt, ne, und so deine Alter, langsam wird es gefährlich, ja. langsam kommt der Oiwei-Stein in mir hoch, ja. Zynismus ist eine vom Kunst- und Redefreiheit geschütztes Dingsbums. Genau. Steht bei Demokratie leben. Nee, beim Doppeleinhorn. Ja. hier ist ein Interview von Roland Tichy und der Nicola Beer. Die ist, glaube ich, Generalsekretärin ist sie, glaube ich, von der FDP. Das ganze Interview ist relativ lang, wollte ich jetzt auch gar nicht groß durchgehen, aber kommt auf jeden Fall in die Quellen, sagt sie ein paar sehr vernünftige Sachen und ich finde das auch vor allen Dingen bemerkenswert, weil ja der Tichy auch so ein bisschen zu den ganzen Schmuddelkindern damit zugezählt wird, ne? Immer in einer, wie wir es auch letzte Woche hatten, da in diesem Video vom ZDF, da irgendwie in einem Zusammenhang mit Breitbart oder irgendwie hier Infowars oder so, ne, was ich auch absolut nicht nachvollziehen kann. Und da hat hier auf jeden Fall ein Interview geführt mit der mit der Nicola Bär, wo es auch unter anderem uns NetzDG und solche Sachen gibt und YouTube-Lizenzen und so ein Zeug. Das aus unserer Sicht ist es auf jeden Fall ziemlich positiv. Aber bleibt natürlich abzuwarten, ob die FDP, wenn sie denn wieder im Bundestag ist, auf dieser Schiene bleibt oder ob sie sich dann da irgendwie vereinnahmen lassen oder so. Ja. Kommt in die Quellen, auf jeden Fall könnt ihr euch durchlesen. Oh, nur. Davon sind aber viele nicht politisch motiviert. Das steht in dem Artikel. Von den angezündeten Autos, ja. Genau. Sind viele sind nicht politisch motiviert. Ach so, Rache oder um eine Straftat zu verschleiern. Okay. Und wie ist da der Zusammenhang? Also wie ist da die Menge? Steht das im Artikel? Wie viele sind politisch? Wie viele sind Rache? Und immer häufiger verüben auch Rechte diese Art der Anschläge als allererstes. Ja. Das ist das Wichtigste. 22 Taten mit 33 Autos, okay. Und dass irgendwie generell halt die Anzahl der Autos, die angezündet wird, dass sie halt stetig steigt. Zunimmt. Ja, jetzt kommen wir zu hochrassistischen Nachrichten. Scheinbar darfst du, wenn du kein Deutscher bist, also keinen deutschen Pass hast, in Deutschland gar nicht wählen. Und was? Rassistisch gegenüber den Indern. Wir wollen wir jetzt allen Indern Wahlrecht in Deutschland zwangsweise einräumen. Weil ansonsten sind wir hier rassistisch. Und ich gehöre im Prinzip nicht dazu, ja. Dann beantragt doch Staatsdingsbums Bürgerschaft. Also ich finde es einfach nur scheiße, dass das die ganze Zeit gepusht wird. So, warum soll ich Leuten, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, Repräsentationsrecht in der deutschen Demokratie einräumen? Warum? Diversity Mainstreaming. Also mit aller Liebe, also wenn du hier seit 20 Jahren lebst und aber dir sagst, ich habe keinen Bock auf einen deutschen Pass aus Gründen, dann kannst du das ruhig so machen, aber dann bitte heul mir nicht die Ohren voll, dass du nicht wählen darfst. Also, ist, nein. Diversity weg. Mainstreaming, Abel, hör doch mal. Ich finde es einfach nicht, ich finde es einfach beeindruckend, wie in der Tagesschau sowas gepusht wird. Es kam auch neulich irgendwann mal in der Anschalt. Hans Meyer, verfassungsrechtlich Rechtler und ehemaliger Präsident der Humboldt-Universität Berlin, glaubt nicht, dass die Verfassung Wahlrecht für Ausländer verbietet. Ja, schön. Das ist mir ehrlich gesagt relativ egal, ob das verboten ist. Meine Frau hat ja auch keinen deutschen Pass. Ich meinte zu ihr so, es gibt in Deutschland eine politische Strömung, die dir ein Wahlrecht geben wollen. Dann meinte sie, warum? Ich habe keine deutsche Staatsbürgerschaft. Warum? Vor allem ist Wahlen auch überhaupt nicht irgendwie, wählen auch irgendwie, überhaupt nicht spannend, überhaupt nicht unterhaltsam. Das ist dann so, Für Mieter hat eine extrem schwere Entscheidung. Ich möchte Türke bleiben, ja, und dann muss man mit den Konsequenzen leben, ja. Nämlich hier nicht wählen können, sondern in der Türkei. Wo ist denn, aber auf jeden Fall auch Deutscher sein, das geht halt nicht. Home is where the heart is. Ja, eben, also, das ist halt eben auch so ein bisschen das Ding, ne? Klar, es gibt so Länder, aber Deutschland ist halt nicht so ein Land. Deutschland ist halt nicht Australien oder die USA. Und das muss auch nicht. Ja? Aber Gender Mainstreaming. Ja, aber Diversity Mainstreaming. Das kann man sich ja auch alles wünschen irgendwie. Das hat ja auch seine Vor- und Nachteile. Aber in Deutschland ist auf jeden Fall nicht so ein Land. Auch so einen Vorstoß jetzt zu bringen, wo wir einen riesigen Influx von sozusagen dann Neuwählern hätten im Zweifelsfall oder was. Ganz, ganz untaktisch. Wobei ich mir noch nicht mal mehr so sicher wäre, inwieweit, wenn du jetzt tatsächlich mehr Wahlrecht einräumen würdest, wie viel denn jetzt hier auf AfD-wählende Deutschrussen fallen würde und auf Polen, weil Polen sind ja, glaube ich, die größte Einwanderungsgruppe in Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich weiß dann gar nicht so genau, so, ob dann das politisch rauskommen würde, was sich da viele dann wahrscheinlich erhoffen würden. So. Also ich glaube eher, dass die AfD mehr dazu bekommen. Wahrscheinlich macht dann bald jeder so ein Ding wie diese SSW irgendwie auf. Ja. Da hast du dann schön die Vertretung von sämtlichen Staaten um uns herum da irgendwie. Die Holländer haben ja schon ihre Denk. Das ist dann wahrscheinlich auch die vietnamesische KP irgendwie in Deutschland bald. Und die AKP. Es spricht der alte Präsident des Bundestages, Recep Tayyip Erdogan. Okay. Das ist Fake News, das ist Hate Speech, ab ins Gefängnis mit dir zur Umerziehung. Fake News, Hate Speech, Hate News, Fake Speech. Chile, Uruguay oder Neuseeland, ja. Das sind aber auch Top-Nationen. Ja, da hätte ich doch ein super, das ist doch klasse, ne? Also dann kann ja die Dame da irgendwie, wenn sie gerne Türkin bleiben will und irgendwas anderes auch noch gerne braucht, Chile, Uruguay oder Neuseeland, bitteschön. Ich glaube, in Neuseeland kommst du gar nicht so einfach rein. Kommt, Chile, ja. Uruguay weiß ich nicht, aber... Ja, Neuseeland, das hat recht hohe Hürden. Also Griechenland kann wieder Schulden machen. Ja. Die Leute sind trotzdem alle arm. Viel ärmer als vor der ganzen Scheiße. Aber jetzt können sie wieder Schulden machen und uns unsere Rüstungsgüter bezahlen. Mhm. Aber fand ich ganz interessant, dass das erste Mal wieder, dass sie auf dem internationalen Anleihenmarkt halt Kredite aufnehmen. Muss halt die Akropolis als Sicherheit hinterlegen, aber sonst ist alles gut. Mhm. Ja, und Macron hat jetzt auch so irgendwie aus Honeymoon-Periode. Honeymoon-Periode ist jetzt bei Macron dann auch vorbei irgendwie, weil er irgendwie das Wohnungsgeld von armen Leuten kürzt und hier Geld kürzt und da Geld kürzt und dann aber Steuergeschenke für die Reichen macht und irgendwie mag ihn jetzt keiner mehr. Was ist eigentlich mit den Leuten, die das den Franzosen vorher gesagt haben? Dass das ein neoliberaler Thatcherist und Schröderist ist. Ach, Mann. Franzosen, ihr wart früher mal cooler, echt. Immer noch coole Baguettes. Schmecken nice. Ihr wart mal cool, jetzt seid ihr Macron. Italien beschließt Impfpflicht gegen 10 Krankheiten. Aber der Autismus. Weigern sich die Eltern, dürfen die Kleinen nicht in den Kindergarten. Das ist ja auch schlau. Ja, aber ich finde es ganz interessant, also dass du dann da dich dann wirklich drum kümmerst, dass die Leute auch geimpft sind. Aber bei uns ist das doch schon immer gang und gäbe, dass du wo gerade Polio und Keuchhusten, Mumps, Masern, da ist doch teilweise sogar über die Schule gelaufen. Ich glaube, es geht hier darum, dass ziemlich viele Flüchtlinge hier halt in Italien ankommen, soweit ich weiß. Und da Impfpflicht mal drauf zu drücken, wäre gut, bevor da noch irgendwie eine weitere irgendwie Epidemie an irgendwas ausbricht. Weil das kann ja jederzeit passieren, weißt du? Ach da, das ist wegen eines Masernausbruchs, das habe ich überlesen. Ja, ja. Naja, gut. Also die Leute in Italien sind auch ganz gut geimpft, nehme ich mal an, ja. Masern sind nicht lustig. Ja. Hab ich mal gehabt als Kind, das ist ziemlich derb. Man kann ja davon sterben, oder? Wenn man da ein Kind ist, so ein Baby? Du kannst da auch noch als Erwachsener dran sterben, wenn das richtig hart wird. Das war das erste Mal, dass ich Fieberfantasien hatte in meinem Leben. Das war lustig. Oh Gott. The next AIDS pandemic. Ah ja. Ja, dadurch, dass halt in den USA Geld gespart wird und dass es halt auch teilweise halt so AIDS-Programme in Afrika ist, geht man halt davon aus, dass die Neuinfektionsrate halt stark steigern wird und da halt oftmals in Afrika du auch schon medikamentenresistente halt AIDS-Variationen hast, das ist alles eher nicht so gut. So. Und bisher sieht es halt auch noch nicht danach aus, dass du die Programme irgendwie kompensieren kannst. Und halt die USA haben jetzt einfach mal gesagt, dass wir da Abstriche machen. Also. Und ja, also, Ja. Ja, zwischen Indien und Pakistan, Kaschmir-Region, da brodelt es ja schon seit einer ganzen Weile, so irgendwie seit über einem Jahr. Seit die existieren eigentlich. Ja, schon. Und es waren ja auch immer mal wieder Phasen, wo es halt so abgeebbt ist und irgendwie seit einem Jahr. Es ist halt auch wieder am Hochköcheln sozusagen. Indien hat jetzt auch mal einen Versuch gemacht, Pakistan als international als Staat zu deklarieren, der Terrorismus fördert, halt gerade auch wegen den islamistischen Separatisten in der Kaschmir-Region. Und auf jeden Fall hast du da halt ein hohes Konfliktpotenzial. Und beides sind Atommächte. Juhu! Ja. Eines Morgens sehe ich die Sonne aufgehen und dann kommt die zweite Sonne. US-Sanktionen gegen Russland irritieren die EU. Ja, aber mich haben die auch irritiert. Erst macht er mit Putin hier Ei-Ei beim G20 und jetzt auf einmal ist so diese Reagan-Ära-Rhetorik wieder draußen. Russland. Ja, wie letztes Mal gesagt, ja, die haben wahrscheinlich einfach verstanden, dass Putin was mit Kreml zu tun hat. Ja, und deswegen no-no, Russia, no-no. Es ist halt auch so ein klassischer Fall von Rhetorik meets Realpolitik. Also. Weißt du, bei den Sanktionen, das hilft ja den USA, ihren Gasmarkt zu stärken, dadurch, dass dann halt amerikanisches Gas auf EU-Markt kommt und kein russisches Gas. Und ja, warum sich dann der Journalist überlegt, so, es irritiert die EU, so, ist halt auch so eine irgendwie euphemistische Umschreibung von, die USA machen halt Politik, die halt ihrer Wirtschaft dienlich ist, so. Ja. Also. Das ist lustig, ich habe gestern bei einem Kumpel gesessen und da lief die Tagesschau mit Gebärdensprache und immer wenn sie Trump gesagt hat, hat sie sich die Hand so auf den Kopf gelegt, dass die Finger so auf die Stirn fallen, wie ein schlechtes Toupet. Das war ziemlich lustig. Ich glaube, das ist das Zeichen für Trump. Ich glaube, das ist ein Zeichen für Präsident von Amerika, einfach schon so etabliert. Standardzeichen. Ja, nicht? Also, was ist, wenn du dich nicht angepasst genug fühlst und immer abgelehnt wirst, wenn du Kübra Gümüşay auf deine Bewerbungen schreibst oder irgendwo anrufen musst und sagen musst, ich bin Yong Zhang, ich hätte gerne eine Wohnung. Überlegen die sich in NRW jetzt, den Leuten das zu erleichtern, dass sie sich anders nennen können. Dann heißt die Kübra auf einmal Annette Schmitz. Oder? Nennen die jetzt einfach alle Klaus. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite, du hast ja vorhin, also wir haben ja gerade schon über die Polen geredet und ich kenne ziemlich viele Leute, die ihre polnisch klingenden Namen so eingedeutscht haben. Ja klar, der ganze Ruhrpott ist voll mit solchen Leuten und auch die Vornamen, die werden ja auch eins zu eins übernommen, aus dem Lukas wird ein Lukas, ja. Aus dem Krzysztof wird ein Christoph, ja. Also ja, warum auch nicht? Ich meine, in Amerika ist das auch gang und gäbe. Wenn die Leute da eingebürgert werden, kriegen die eigentlich alle einen neuen Namen, wenn die irgendwie vorher einen gehabt haben, der nicht amerikanisch klingt. Arnold Schwarzenegger. Ja, der jetzt nicht, aber war Standard. Ne? Ich meine, hier diese Madeleine Albright hieß auch nicht Madeleine irgendwie. Oder hier der Kissinger aber hieß ja auch nicht Henry. Leute. Diese ganzen hier Leute, die in Callcentern und so in Indien und China und was weiß ich mit dem Westen zu tun haben, die haben ja auch alle, heißen dann Tony oder Kate. Ja, was sagen die dann, dass sie so heißen? Ja, ja, natürlich. Das ist halt, die legen sich das zu für den Kontakt mit der Außenwelt, weil halt wahrscheinlich keiner mehr durchblicken würde irgendwann. Aber lustig ist, dass sie in dem Artikel halt auch Namen aufzählen. Unter anderem sollen auch Leute mit den Namen Zhang und Li oder mit dem Vornamen Amelie bei uns benachteiligt sein. Also. Da frage ich mich halt auch, in was für einer Welt die leben. Ne? Asiaten, gerade halt Leute, die Zhang oder Li heißen, die sind ja gerade, wenn man mal nach Amerika guckt oder überhaupt unter den eher aufstrebenden und absolut problemfreien Einwanderern. Mhm. Wo die Leute nicht sagen, oh nee, den setze ich mir hier nicht in die Firma oder so, sondern sagen, ja cool, wenn der die Arbeitsmoral mitbringt, die man mit den Leuten verbindet, kann der hier gerne anfangen. Ja, und das ist, ach, das war so ein kleines Bonbon. Ich fand es ja, einfach lustig. Shatner ist der Beste. Shatner echt ist so trocken geworden, der alte Captain Kirk. Tweet hello. Have SJWs get offended by figuring some obtuse way to define it? Spend my day telling them off. You know, just a typical day. Ja, also praktisch, er sagt was, irgendwelche Social Justice Warriors fühlen sich getriggert und dann muss er den ganzen Tag damit verbringen, ihnen zu erklären, was der Blödsinn soll. Und ein ganz normaler Tag. Und das Ganze hängt halt daran, dass jemand Social Justice Warrior benutzt hat auf Twitter und er hat halt nachgefragt, Shatner hat nachgefragt, wann sind die social, wenn sie schlafen? Und dann haben sich halt der Begriff Social Justice Warrior ist beleidigend für soziale Leute. Oder? Wir sind die Guten! Wir sind die Guten! You can think of a better word. Das hasse ich ja auch, dieses patronisierende, hey, das kannst du doch besser. Da könnte ich den Leuten gerade eins in die Fresse hauen, ganz ehrlich. Das kannst du doch besser. Ein Twitter-User hat sich gefragt, warum Shatner sich damit überhaupt abgegeben hat. Und er antwortet, ja, weil ich einfach gerne mal Licht auf ihre Machenschaften werfe. Ah, wunderbar. Schlimm, der Typ, der hört zu. Und schön viel Salz halt. Progressive haben deine Karriere begründet und gerettet. Ich weiß zwar nicht, was sie genau von ihm will, aber... Ja, ohne Progressive kein Star Trek. Das ist völlig klar. Das ist logisch. Ja, ja, deswegen sind ja auch die größten Star Trek-Fans, nämlich die Nerds, sind ganz schreckliche Misogynisten geworden. Davon, dass sie immer Star Trek... Nee, warte jetzt gerade. Oh, ich glaube, mein Gehirn schmilzt. War da nicht irgendwie was mit Star Trek und dieser Szene, wo der Typ da diese eine Schwarze da küsst? Und das war. Das hatten wir doch jetzt schon in 4 Streams hintereinander. Ja, ich glaube auch, ja. Das kannst du nachhören im Stream von vor 2 Wochen. Ist aber aktuell. Es war ja vor allen Dingen auch noch Herr Shatner in der Szene. Gegen Sexismus, Bierlabel für alle. Du mit deiner Scheißdrecks-Weltverbessererei verkaufen als Produkt, Alter. Ich schlag mich tot, Alter. Ah, ein Bier mit einem Gender-Sternchen. Bier mit einem Gender-Sternchen. Ah, aber es müsst ihr ja nicht trinken, nur Sternchen. Weißt du, dann sitzen sie da und sagen, guck mal, lass uns Moralin trinken. Hier, ich hab gutes Moralin. Weil, wenn mir das einer hinstellt, sage ich, gib mir ein Glas, ich piss mir selber rein. Da weiß ich wenigstens, wo es herkommt. Wie Sternchen. Also ich will es trinken. Ich meine, wie schlecht kann es sein? Ja, es wird mir bestimmt. Beer turns the Russians gay. Ganz einfach. Ja, nee, Moment. Da sind Probleme drin. Nee, das ist. Oh, nee, dann nicht. Nee. Dann darfst du nie wieder nach Hause. Ich darf nie wieder nach Hause. Wir wollen ausloten, was eigentlich die Grenzen zwischen Geschmacklosigkeit und Diskriminierung sind. Indem wir jetzt geschmacklos und diskriminierend sind. Also indem sie... Wie macht man das denn? Wie macht man das denn, indem man geschmacklos und diskriminierend ist, oder wie? Das ist unmöglich, weil die fließend sind und das doch immer auf des einen Geschmacklosigkeit ist, des anderen Diskriminierung. Das ist doch das anderen ist das anderen feine Satire oder so. Weh, die haben Geld von der Demokratie-Lebensstiftung dafür bekommen. Wir sehen pro Tag ungefähr 3000 Werbeflächen. Ja. Mir kann keiner erzählen, dass das keine Auswirkungen auf unsere Selbst- und Fremdwahrnehmung hat. Also es hat zumindest keine große Auswirkung auf mein Einkaufsverhalten. Wie wäre es denn damit? Das ist der Hauptzweck von dem Scheiß. Ja, wenn du dich so richtig hart beeinflussen lässt von Bildern, Alter. Die oh Gott, haben Geld Leute, von Leute, Stopp. Leute, ich weiß, wie wir das Geld von Demokratieleben kriegen. Ja. Wir machen einfach eine diverse Opiumhöhle auf. Ja. Bin ich sofort mit dabei. Wir zählen am Eingang genau ab, wie viele Leute von welcher Sorte irgendwie sich bei uns berauschen dürfen und von unserem Dreck abhängig werden. Aber das wissen wir auch so richtig mit Doku, das, mit Deko, dass das alles so verrufen und so die alten chinesischen Holzbetten und so. Also Leute, hier diese Bierfirma, die wird von Social Impact EU gesponsert und Social Impact EU wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren... Nein, Abel. Abel, ist gut. Der Witz ist zu weit gegangen. Nein, Abel. Und von der Stiftung des Wohlökonomie. Nein. Und von der Robert-Bosch-Stiftung. Garantiert sind Pink Stings gute Freunde von ihnen. Abel, warum tust du uns das an? Warum tust du uns das an? Hey, das gibt's doch nicht, Alter. Oh, wir sind deine Freunde, Abel. Warum tust du uns das an? Ja, dieser Hopfen gärt für den Fortschritt. Ich habe diesen Hopfen 3 Tage in meiner Vagina getragen. Nun sollte er für das Bier bereit sein. Reinheitsgebot in meiner Hose. Für den... Oh Gott, ey. Ja, das hat das Reinheitsverbot wahrscheinlich gebrochen. Deutsches Reinheitsverbot. Jetzt bekommen die Bierflaschen neue Labels. 50-50, männlich und weiblich. Und was ist mit den Transsexuellen? Trinken die kein Bier oder was? Sind die keine Menschen? Kriegen die keine Flasche? Willst du die unsichtbar machen? Das ist ekelhaft. Es ist so eine sollen wir sofort Non-Plattformen. Das ist politische Gewalt. Ihr seid Turfs, Turfs. Es ist wie damals, als ich verfolgt wurde, aber nicht wirklich. Oh Gott, ich fühle mich wie damals im Stonewall Club, als ich die heterosexuelle Minderheit vertreten habe. Es gibt noch viel zu tun. Alter Schwede. Ja. Ja. Auf jeden Fall nicht jung, der Schwede. Sabrosch Znjanomic do Polubienja te Stroni. Das hast du aber schon gesagt. Genau. Und das, worum es jetzt geht, ist weit weniger strange. Und zwar, es gibt wohl eine Band, die heißt Wolf Down. Und die haben sich jetzt geschlossen, weil der Gitarrist gemerkt hat, dass er ein Sexist ist. Und da gibt es hier so Sachen wie Women. Women. I respect women. Cis-fist. I respect vagina people. Ja, auf jeden Fall, ne, hier von wegen Sexual Abuse und so weiter. Triggerwarnung. Und dann geht es los. Ich traf sie letztes Jahr im Februar. In dieser Zeit muss ich zugeben, dass meine sexuelle Selbstreflexion, wenn es um den richtigen Ansatz für konsensualen Sex geht, noch nicht auf dem gleichen Level war als meine anderen radikal linken Überzeugungen. Genau. Ich war nicht woke genug. Alter. Genau. Alter, ich kann gar nicht so viel kotzen. Ja. Essen. Und ich spare euch mal den restlichen Kram. Es ist natürlich. Before having sex for the first time, we hadn't talked about our own negative experiences concerning sex. Ja, das ist auch das Erste, was ich mache, wenn ich eine Alte treffe, die ich scharf finde, die mich scharf findet. Dann setze ich mich mit der erstmal hin und spreche mit ihr drüber. Ihr so beim Sex im Leben schon an negativen Dingen widerfahren ist. Ja. Das wird sicher ein super Abend. Und das Verbrechen jetzt, sein Verbrechen ist halt eben, dass er nicht dafür gesorgt hat, dass er weiß, dass sie meint, irgendwie sexuell missbraucht geworden zu sein. Weil das ist natürlich nicht ihre, sie steht ja da nicht in der Pflicht, wenn ihr das wichtig ist, das irgendwie anzubringen, sondern er. Er ist der Sexualstraftäter, weil er da nicht drauf gekommen ist. Also so ein das ist der würste Scheiß, den ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Dieser Dreck. Warte mal, wird dem Typen wirklich du bist vorgeworfen? Dann, du bist dann als junger Mann, willst du dann woke sein, triffst dich so mit einer Frau im Club, guckst sie an und sagst so, na und du, wurdest du schon mal vergewaltigt? Ja. Und es kommt dann als genial guter Anmachspruch oder was? Weißt du, ich ja. Und vor allen Dingen, was ist das auch für ein, Moment nochmal, was ist das auch eigentlich für eine verrückte Sicht schon wieder? Also Leute, die wirklich Opfer geworden sind von irgendwas, ne? Die wirklich ihr Leben wirklich schlechte Sachen erlebt haben, die wollen doch nicht da drin aufgehen und dann irgendwie so eine besondere Person irgendwie sein oder so ein Scheiß, sondern nee, du willst doch ein ganz normales Leben irgendwie führen, trotz dieser Sache, die dir irgendwie passiert ist, ne? Aber also, da ist doch im Endeffekt, also wenn ich das hier lese, da ist doch eigentlich, also für den denkenden Menschen nicht wirklich, sie hatten nonverbal übereinstimmenden Sex, also miteinander, sie hatten, das ging wohl. Und dann hat er irgendwas gemacht, was auch immer, was sie nicht wollte. Ja, wegen ihrer... Ich habe nie bemerkt, dass es ihr schlecht ging und ich fühle mich ganz schrecklich kurzsichtig, weil ich das nicht bemerkt habe. Und ja, dann hat sie ihm das erst erzählt. Und das ist halt nicht ihre Schuld dann, ne? Das ist ja überhaupt nicht, sie ist ja überhaupt nicht in der Verantwortung, das irgendwie deutlich zu machen. Und vor allem danach hatten sie eine mehrmonatige Beziehung und hatten Sex, haben Politik und feministische Themen besprochen und sind zusammen und sogar über den Vorfall gesprochen und sogar über sind in Urlaub gewesen und was weiß ich. Ja, der Vorfall ist halt eben diese sexuelle Dingsbums in ihrer Kindheit, was da irgendwie drin stand. Das war halt das, was ich meinte. So. So, ja, aber da, also, dass sie das halt so hochstilisieren als irgendwie so ein Ding halt, ne, wo man unbedingt, was man unbedingt ernst nehmen muss und was man unbedingt total in sein Leben reinnehmen muss, komplett so. Und nicht versuchen muss, da irgendwie loszukommen von dieser Nummer. Und nach Monaten, die sie es einen Trigger genannt hat, hat sie es jetzt, fing sie an, es Vergewaltigung zu nennen. Also mal wirklich. Ich rede nicht viel von Female Privilege, aber das ist halt schon so ein Ding, weißt du? Das wird so hart gepusht von den Leuten, von den Feministen, dieses Believe Women, ja? So das Due Process, das so im Zweifel für den Angeklagten ausgehebelt wird wegen ideologischen Gründen, das ist schon echt zu weit. Oh. Ich habe mich 8 Monate später entschieden, dass ich da vergewaltigt worden bin. Steckt ihn bitte ins Gefängnis. Ja, Alter, das ist eine Kultur, die Männern beibringt, sie sollen sich nehmen, was ihnen zusteht, ohne zu fragen, und die Frauen für die Konsequenzen schuldig spricht. Wo lebt der? Sowjet Russia? Ich meine, wo ist das denn so? Dabei darfst du raten, wo das so ist. Was glaubst du denn? Aber ich habe nie irgendwen getroffen, der so drauf gewesen wäre, der von seinen Eltern gesagt gekriegt hat, hier, nimm dir einfach, wenn die schreit, hau ihr eine rein, die wird schon still sein, oder was? Die muss schreien, sonst gefällt es ihr nicht. Ach so. Sie kann nicht Nein sagen, wenn sie nicht wach ist, haha. Die Frauen, mit denen ich in letzter Zeit zusammen war, meine ehrlichen und ernsthaften Bemühungen bestätigen. Ach du Scheiße, ey. Ich konsultiere einen Psychotherapeuten, um meine eigene... Das ist doch ein Po, oder? Warte, nimmt der Typ das jetzt ernst, was die Tusse ihm da... was? Hat der echt überhaupt keinen Kopf im Kopf? Scheinbar nicht, nee. Ne, Alter, dann verdient er es, Alter. So. Dann hat er es verdient. Ist mir auch scheißegal. Weißt du, wenn du nicht mal stark genug bist, jetzt ihr könnt leider hier Wolf Down nicht mehr gucken in Würzburg oder in Kremen oder Saarbrücken oder Wiesbaden. Ja, ich weiß nicht, ob sich die Band aufgelöst hat. Er sagt ja nur, er tritt aus. Nö, ich habe gehört, also, die Band hätte sich aufgelöst danach, aber weiß ich nicht, ob das stimmt. Ja, cool, also, schon wieder so eine Existenz zerstört. Diesmal ein bisschen ruhiger, weil der Typ das selbst irgendwie, der hat sich also selbst zum Sterben gebracht. Das scheint eine deutsche Band zu sein. Also die spielen auf jeden Fall ziemlich oft in Deutschland und also ist alles auf Englisch hier. Aber nee, ich glaube, es ist teils auf Polnisch halt auch. Also es sieht aus, als wäre es eine polnische Band. Okay. Oder also, du hast dein Facebook auf Polnisch. Das Ahnung, liegt daran. Ja, das Polnisch kommt von Facebook auf Polnisch, glaube ich. Ah, okay. Polnisches Facebook. Ich habe alles geklaut. Ja. Der war jetzt aber Stereotyp. Ja, gegen das Kapital, ne? Free Shipping Sunday was in Germany. Und die armen Amazon-Schweine müssen dafür bluten. Und hier Fight G20 und so ein Kram, ne? Das ist ja sowas, was die irgendwie verteilen. Oh, dann tut es mir ja noch weniger. Wir haben sie in Israel gespielt. Block G20. Ja. Die Antifaschists-Dokumentary. Ja, die ist da wirklich so Antifaschist, da. Es ist denen halt mal wieder passiert, dass sie an ihrer eigenen Suppe erstickt sind. Aber da lernen die Leute ja auch nicht draus. Also. Moskau Death Brigade. Das war ein guter Band, ne? Sie gehen da selbst hin, sie wissen, was da abgeht. Sie sind nicht so ignorant, das können sie nicht sein. Und machen es trotzdem, weißt du, weil die, weißt du, die sehen, dass da gerade irgendwie was abgeht und wollen da mitmachen. Und dann kriegen die auf die Fresse und dann heißt es, ja, ah, hier siehst du mal, gibt's noch ein Problem. Schwerin, Megastrafe für Livestream-Mitschnitte des Stadtrats. Ja, genau, 250.000 Euro. Als wäre eine Stadtratssitzung nicht schon Strafe genug. 250.000 Euro soll das kosten, wenn man da einen Mitschnitt macht und den veröffentlicht. Und was mir richtig gefällt, so richtig gut. Und ich meine, im Prinzip ist es eh öffentlich, ne? Also ich meine, zu so Stadtratssitzungen kann man halt hingehen und sich hinsetzen und zuhören. Aber ja, die meinen dann hier von wegen, das würde ja dann irgendwie, die Leute würden sich dann nicht trauen, manche Leute würden sich nicht trauen, dann was zu sagen, wenn das aufgezeichnet wird. Was sollen die denn bitte schön bereden? Naja, ich war mal in so einer Sitzung in meiner Heimatgemeinde damals noch als Jugendlicher, als ich in die Politik wollte. Und da ging es um den Verkauf einer zukünftigen Erweiterung für das Friedhofsgelände für in 15 Jahren oder so. Und als sie das abgestimmt haben, mussten 4 Abgeordnete der CDU aufstehen und gehen, weil die befangen waren, weil die haben das Land nämlich verkauft. Das willst du nicht im Fernsehen sehen oder auf YouTube. Das ist doof. Oh je. Ja, okay. Ja, na gut, es gibt natürlich auch gerade in der heutigen Zeit, es gibt ja immer wieder Leute, die irgendwas Dummes sagen und das wird dann irgendwie viral oder so. Auf der anderen Seite muss ich sagen. Na, sie können so ein Dekolleté aber schon ausfüllen, wa? Naja, das ja, aber nicht Moment, mal. War das denn in dem Mitschnitt so dabei? Nein. War das in dem Mitschnitt? Nein, da gibt es keinen Mitschnitt von. Ja, ich meine eher andere Sachen, aber also ich meine, in Amerika ist das ja auch gang und gäbe, dass die Sachen aufgenommen werden. Und ich verstehe nicht, warum man das in Deutschland nicht auch einfach machen kann. Ja, so, ich finde, das könnte man das halt wieder in den Arbeitsvertrag schreiben, dass sie sich damit bereit erklären. Das ist halt absolut rückständig, Alter. Weißt du, man muss in die scheiß Stadthalle fahren und die Leute, die zu faul sind, aber sich trotzdem interessieren, die können sich dann nicht hinhocken und das einfach angucken. Nein. Weißt du, also er muss dafür dann Strafen verteilen von 250 fucking 1000 Euro. Eigentlich sollte man irgendwen finden, der das sponsort, die Prozesskosten, damit man das mal auf die Probe stellt, ob sowas überhaupt geht. Ja, ja, das wäre auch echt interessant, ja. Weil ich meine, im Prinzip ist es halt sowieso öffentlich, ja. Und also klar, es gibt nicht öffentliche Teile in solchen Sitzungen, das ist ja auch okay, aber ja, die aber werden ja dann eh nicht oder aufgenommen. Jetzt dann Und da könnte man auch einfach auch ein Gesetz, wie gesagt, also jeder, der irgendwie im Staatsdienst steht und dafür eine Aufwandsentschädigung oder ein Gehalt bekommt, muss damit rechnen, dass er gefilmt wird und dass dieses Material den Bürgern, die sie bezahlen, zur Verfügung gestellt wird. Punkt. Ende. Aus. Naja, also auf jeden Fall gewählte Repräsentanten, die halt irgendwelche Entscheidungen da treffen, ne, die dann. Ja, ja, eben. Also jetzt nicht der Steuerbeamte oder so, aber halt die Leute, die in solchen Gremien wie halt Stadträten oder halt entsprechenden anderen Körperschaften sitzen. Ja, die was entscheiden, so. Die das Geld ausgeben, vor allem auch. Ja, Transparenz in der Politik, ne? Das, ich meine, das muss ja irgendwie was wo drauf gehalten werden, damit man da was sieht. 250.000 Euro. Ja. Vor allem ist die Summe irgendwie echt arbiträr, wie ich finde. Einfach so, 250.000, passt schon. Ja, aber also so Sachen werden oft ziemlich hoch bewährt. Also könnte sein, dass es da vielleicht irgendwie auch schon eine einstweilige Verfügung gegen irgendwen gab oder so. Keine Ahnung. Müsste man mal recherchieren. Das waren die Weltraumaffen. Keine Rabatt. Ich habe nur eine Woche Urlaub. Eine Woche noch. Hoffentlich wird das Wetter besser. Hoffentlich wird es mit dem Kulturmarxismus besser. Ja, Mann, das wird auf jeden Fall besser. Glorreiche Zukunft für uns alle. Los jetzt, Abel, komm. Ja, lass dich nicht gendern. Wir übernehmen jetzt erstmal die Band Wolf Down und machen da erstmal eine vernünftige Kapelle draus. Ach ja. Ich bin aber völlig unmusikalisch. Das aber es Punk, das ist egal. Du dekonstruierst das dann. Okay. Stellst dich einfach mit einer Rasse hin, das wird schon gehen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche da draußen. Ja. Haut rein und so. Bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Schön mit Ö.